Und es begab sich, dass der Kaiser Augustus einen Befehl erließ, dass sich jeder zählen lassen möge am Ort seiner Geburt. Und so zog der Zimmermann Josef aus Nazareth mit seiner hochschwangeren Frau Maria auf einem Esel gen Bethlehem. Ja, Weihnachten, ist es nicht schön? Rette uns, Jebus. Der Wir heißt sind doch die Jebus, oder? Jebus, ja. Wir sind die Weltraumaffen und wir sind heute mal ganz feierlich gestimmt. Hier ist der Marsaffe mit dem Weltraumaffenkleid an. Wir sind der Ebel und der Caps Lock. Ja, frohe Saturnalien, ein Heiden da draußen. Ja. Ja. Und wir haben versucht, ein Konzept zu machen, irgendwie, Also. indem wir was Positives. Beschwören. Aber es war so schwierig. Es gibt so viel schreckliche Dinge und so wenig Positives, aber wir versuchen trotzdem heute eine heitere Stimmung zu bewahren, um euch nicht den Weihnachtsabend irgendwie, bevor ihr da rausgeht und Entenvögel verzehrt, wollen wir Wir euch nicht blenden noch uns mal schlechte ein Laune. in Sachen positiven Sachen, also. Ich habe jetzt nicht ganz so viele positive Sachen gefunden, was mich dann am Ende auch erschreckt hat, dass ich gar nicht so viele positive Sachen präsentieren kann. Aber dieses The world is doomed und alles wird immer schlimmer und terre, terre, terre. Also so hört man eigentlich das immer aus allen Medien tönen. Aber jetzt hat man hier sozusagen mal ein Chart, wie denn sich die Lebensqualität von Menschen verändert hat. Und ja, wir haben noch extrem viele Leute, die in Armut leben. Und ja, wir haben auch Leute, die in Diktaturen leben. Und ja, wir haben auch Leute, die einfach so Basic Stuff wie Impfungen und so Kram nicht bekommen. Aber eigentlich wird alles immer besser. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber so die generelle Lebensqualität von den Menschen, die wird seit Jahren überall besser. Und noch eine andere Grafik. Zum Beispiel hier, was man erwartet von der Bildung her, welche weltweit verbreitet ist. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass zum Beispiel der Teil von No Education, der halt so in den 70ern bei 2 Billionen Menschen lag, die einfach nur arbeiten und extrem austauschbar sind, dass das jetzt halt auch schon etwas kleiner geworden ist. Jetzt nicht in einem Riesenschritt so, also so, ich weiß nicht, es ist jetzt nicht extrem besser. Aber wir haben eigentlich einen Trend, der in eine richtige gute Richtung geht. Und ich finde irgendwie so statistische Daten natürlich, da gibt es ein russisches Sprichwort, dass wenn du eine Kuh in den See treibst und der See im Durchschnitt nur 1 Meter tief ist und die Kuh trotzdem ertrinkt, das trotzdem scheiße ist. Ja, natürlich. Aber so rein von statistischen Daten geht es der Welt besser. Also guckt euch die Kindersterblichkeitsrate an, wenn ihr geboren wirst. Keine Ahnung, 45% Wahrscheinlichkeit, dass du einfach nur stirbst, während du halt ja, geboren wirst. Und das ist halt einfach geringer heutzutage. Und das ist geringer überall. Selbst in Ländern wie Somalia ist das geringer. Und das ist eigentlich cool. Also mir gefällt das. Oder hier, Demokratie, was wir gesehen haben. Es sind viele Regime, die mittlerweile halb demokratisch, halb autoritär sind, anstatt halt so full-blown dictatorship stuff. Und eigentlich ist das ziemlich cool. Also okay, der Mittlere Osten brennt auch wegen viel Demokratieverbreitung. Das ist jetzt auch nicht so gut. Aber generell ist das ein schöner Trend in die richtige Richtung. Das sind die Leute, wo immer sie auch sind. Also, etwa 50% der Länder können die Leute mitentscheiden, was in Politik gemacht wird. Sich alle zusammentun und sagen, wir brauchen eine Freibierinitiative und wir wollen das Reinheitsgebot nicht mehr so bindend machen, dass wir neue Bierinnovationen brauchen. Dann können sich die Leute theoretisch in über 50% der Länder zusammenschließen und eine Bierinnovationsinitiative gründen. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool so. Hatte ich das hier schon? Was war das? Ach so, ja. Extreme Armut. Also, ja, eigentlich funktioniert die Globalisierung relativ gut. Es läuft auch in den westlichen Ländern relativ viel nicht so gut, aber so jetzt mal nur global gesehen, sind wir von vielen Menschen, die arm sind, zu weniger vielen Menschen, die arm sind. Und Extreme Poverty, da geht man aus, dass man weniger als $1 zu leben pro Tag hat. Und das ist verdammt gut. Also das ist eine sehr schöne Entwicklung. Und das hört sich jetzt vielleicht auch makaber an, aber alles, was wir jetzt in Syrien, Irak sehen, mit dem IS, ja, die Todeszahlen sind hoch und ja, die Menschenrechtsverletzungen sind auch furchtbar. Allerdings ist ein Konflikt, wie man ihn in Syrien sieht, um Welten einem Konflikt zwischen Türkei, Saudi-Arabien, Syrien und Iran, also einem offenen militärischen Konflikt zwischen Staaten vorzuziehen, zu jedem Zeitpunkt. Und das ist furchtbar zu sagen, aber theoretisch ist so ein Bürgerkriegsszenario wie in Syrien ein Fortschritt in Sachen, dass sich Länder nicht gegenseitig angreifen. Und selbst mit der Ukraine, wo Russland sich seit einigen Jahren austobt, selbst das ist ein, in Anführungszeichen, zivilerer Krieg, wie ein Krieg zwischen Staaten wäre. Also eigentlich ist die Welt gar nicht so schlecht. Wir haben nur viel zu hohe Erwartungen, wie die Welt denn aussehen soll. Ja, da habt ihr es. The world is my safe space. Ja. Ja, aber also gerade so Sachen wie mit der Extreme Poverty, also der extremen Armut, das ist doch echt, sieht echt faszinierend aus, dass es gerade auch in den letzten 30 Jahren nochmal so einen Dip nach unten genommen hat. Das ist wahrscheinlich die Inflation des Dollars. Ja, und die Verarmung des Westens natürlich auch zum Teil, wobei die Welt schon mehr Wertschöpfung hat im Ganzen. Also das ist schon nicht schlecht. Und by the way, wir hatten mal das Galileo-System, Satellitensystem, wenn wir eine europäische Alternative zum amerikanischen GPS haben. Seit dem 15. Dezember ist es online. Also Europa hat technisch auch mal was hinbekommen, was die Amis schon seit Jahrzehnten im All haben. Aber wir sind nicht mehr komplett auf das GPS von den Amis angewiesen. Also so ein paar Sachen sind schon gut. Also, müssen wir das, glaube ich, auch noch ein paar mehr Messpunkte war irgendwie so, ne? Mhm. Sozusagen also, ein bisschen moderner. Also. Dann auch genauer natürlich. Ja. Gut, aber das GPS ist doch. Ist das GPS nicht nur absichtlich so ungenau, weil die Amis das die genauen Daten nur für sich und das Militär nutzen? War das nicht so? Ja, aber selbst sozusagen die. Selbst ihre genaueren Daten könnten genauer sein. Ja, also genau. Wir können jetzt mit dem Galileo-System finden jetzt dann Flüchtlingsboote im Mittelmeer tracken und dann die zurückschicken. Weil, wenn man über Boote kommt, man nur mehr ertrinkt und man sich halt auf ein Kontingent mit Tunesien einigen sollte, was man dann übernimmt oder nicht übernehmen will. Aber ja. Aber generell, der Welt geht es gar nicht so scheiße, wie man das manchmal so annimmt. Also wir haben auch zum Beispiel eine neue Form von Linse entwickelt, die aus Metall besteht für Mobilgeräte und für Mikroskope, die eventuell auch einen Einsatz beim Menschen finden könnte, die extrem dünn sind. Also weißt du, wirklich so, nicht wie eine normale Kontaktlinse, sondern halt, weißt du, wirklich hauchdünn, wie so ein Mint oder so ein Mintpapier. Und das ist schon ziemlich geil. Und wir haben auch ein künstliches Auge. Also weißt du, wo du, wenn du irgendwie dein Auge verloren hast, dass man dir eine kleine Kamera in einer Glaskugel in deine Augenhöhle reinpackt und du damit sehen kannst. Und das ist schon ziemlich krass, dass wir mittlerweile Blinde heilen können. Also, du sein Nexus 6, ich mach deine Augen. Ja, also. Ja, genau. Nimm das, Jesus. Ja. Und ja, obwohl, der konnte das ja auch. Ne? Also gerade das mit den Augen konnte er ja wohl auch. Naja, es wurde behauptet, genauso wie die Sache, die du zu Anfang des Streams erzählt hast, die auch nicht stimmt. Doch, Augustus hat die Leute gebeten, sich zu sehen. Das hat er gemacht. Und ich meine, manche von euch kennen ja vielleicht den Hot Wheels, also diese Knocheritis, wo das Knochengerüst viel stärker wächst und dann auf die inneren Organe drückt. In Russland und China gibt es ein Ärzteteam, was zusammenarbeitet, die eine Operation wagen wollen, wo sie den Kopf von jemandem, der einen beschädigten Körper hat, auf einen anderen Körper drauf operieren wollen. Und das ist zwar auch mit ethischen Fragen verbunden, ob man das denn so machen kann oder sollte, aber einfach nur dieses Ding, dass sich ein paar Chirurgen darauf vorbereiten, eine Kopftransplantation zu machen, ist eigentlich ziemlich fucking krass. Also es sind medizinisch wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und selbst diese, das heißt doch immer, dass wenn man GMOs, also diese genetisch veränderten Pflanzen hat, dass dann ja das Gen weltweit rampant laufen könnte und dann die Welt zerstört, tralalala. Da hat man mittlerweile eine Methode entwickelt, wie man sozusagen in dem Fall, dass ein Gen sich in der Pflanzenwelt ungehindert verbreitet, wie man das wieder rausholen kann. Also selbst bei GMO-Pflanzen hat man einen Fortschritt. Also die Welt ist gut. Ne? Lass den Kopf nicht hängen. So. Außer ihr seid gläubig, dann lasst den Kopf hängen. Ja, aber lasst euch nicht hängen. Ja. Kreuz oder so. Ja, ich hätte auch noch mal was zum Einblenden. Kleines Video. Mache ich doch gleich. Wo haben wir denn? Ach ja, hier. Der Titel des Ganzen lautet Lügenpresse und Volksverräter. Wo ist das Problem? Und ja, das erzählt uns jetzt der Anatol Stefanovic. Das ist ja sowas wie der Chef-Sprachphilosoph unserer deutschen SJWs. Und dieses Video ist hier von der Bundeszentrale für Propaganda. Und ich spiele das jetzt mal ab. Ob sie selber rechtsextrem sind oder nicht, sie... Das reicht mir eigentlich schon. Ob sie selber rechtsextrem sind oder nicht. Sie verwenden Sprache, die mir nicht gefällt, deswegen sind das Nazis. Genau. Sie übernehmen deren Sprachgebrauch, legitimieren deren Sprachgebrauch, machen deren Sprachgebrauch auch einfach akzeptabel. Hitler hat Deutsch gesprochen. Die neue Rechte spricht auch Deutsch. Ja, nehmt euch in Acht und seid wachsam. Genau. Am besten, ich würde sagen, drakonische Maßnahmen sind hier geboten. Ja. In der Öffentlichkeit, desto mehr nutzt sich der Schockeffekt sozusagen ab und desto mehr wird man das auch mal in Zusammenhängen finden, wo es eigentlich wirklich nur harmlos gemeint ist. Mein Name ist... Wo es eigentlich nur harmlos gemeint ist, ja. Ich vernichte alle. Das ist harmlos gemeint. Also ich finde, dass dieses inflationäre Verwenden von Populisten gleich Faschisten und jeder, der etwas patriotisch ist, gleich Nazi, dass das Problem viel schlimmer macht. Populismus ist nicht gleich Faschismus. Zwar geht es in eine ähnliche politische Richtung, und Populismus braucht man beim Faschismus, aber Populismus ist nicht Faschismus. Kriegt es in deine Scheißköpfe rein. Das ist Anatol Stefanovic. Ich bin Professor für Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin und ich beschäftige mich nicht nur in meiner Forschung mit Sprache, sondern ich beobachte auch gerne die Rolle von Sprache in Gesellschaft, Medien, sozialen Medien und im politischen und öffentlichen Diskurs. Also der Begriff der Lügenpresse, der ist schon etwas älter. Den findet man schon im 19. Jahrhundert teilweise, aber so Blütezeiten hatte er einmal im Ersten Weltkrieg und einmal in der Nazizeit und dann vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg. Da hat der natürlich ganz klar, ist er in ganz klar propagandistischer Absicht benutzt worden, um eben im Ersten Weltkrieg zum Beispiel die Berichte der ausländischen Presse als unglaubwürdig darzustellen, damit Deutschland eben intern seine eigene Sicht auf den Krieg kommunizieren konnte. Und im Nationalsozialismus war das natürlich alles der Vorlauf dann zur Gleichschaltung der Presse, die dann erfolgt ist. Ja, aber komisch, dass man davon auch erst jetzt hört, wo dieser Begriff wieder irgendwie aufkommt. Und vorher kein einziges Wort. Also ich habe das noch nie gehört irgendwie, dass das so ein Ding gewesen sein soll. Das Ding ist Propaganda, Sprachgebrauch. Wir haben mittlerweile einen bellizistischen Humanismus, wenn wir Truppen irgendwo hinschicken. Ja, dann, auf jeden Fall. Magst du vielleicht nochmal für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, erklären, was das bedeutet? Für die Deutschen ist ein Kriegsgrund, wenn er humanistisch gerechtfertigt ist. Man sendet Truppen ausschließlich, um Brunnen zu bauen, Mädchenschulen zu errichten und um Menschen zu schützen. Das bei einer militärischen Intervention ist noch nicht mal mehr so wirklich feststellbar ist, ob sich die Situation vor Ort wirklich verbessert und ob man, wenn man gar nichts gemacht hätte, der Konflikt nicht in derselben Zeitspanne sich beenden würde, ist wirklich hoch diskutiert und man hat dort keine einfache Antwort. Also man hat kaum Fälle, wo eine Intervention tatsächlich nachhaltig die Region stabilisiert und verbessert hat. Und in Deutschland, wenn du Krieg machen möchtest und andere Länder angreifen möchtest und Truppen aussenden möchtest, dann musst du den Deutschen nur erzählen, dass das was mit Humanismus zu tun hat. Sobald du das geschafft hast, kannst du jedes beliebige Land angreifen. Hauptsache Humanismus. Hauptsache für die Menschenrechte, Hauptsache um Brunnen zu bauen, Hauptsache um Mädchenschulen zu bauen. Wenn du das machen kannst, kannst du jedes Land angreifen. Schaut, das ist doch dann Lügenhumanismus. Ja. Also ich fand sozusagen die Analyse vom bellizistischen Humanismus finde ich interessanter wie Lügenpresse, um ehrlich zu sein. Weil Lügenpresse, also wir haben doch in Deutschland keine Überfälle auf Journalisten. Also ist es denn jetzt... Außerdem haben wir ja auch schon jetzt in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche gelernt, dass halt genau diese Fake News Sache eigentlich das war, was die Nazis missbraucht haben, um Gleichschaltung in den Medien zu machen. Ja, und ich meine mit den Fake News, die Amerikaner haben das Office of Strategic Influence. Da gibt es verschiedene Artikel von 2002, 2003, Pentagon, Plans Propaganda War, BBC, wo sie dann mehrere Milliarden in die Außenwahrnehmung der Amerikaner, der amerikanischen Interessen, der amerikanischen Bürger, der amerikanischen Geheimdienste, der amerikanischen Streitkräfte gesteckt haben. Also das sind alles verschiedene Felder, wo ich mich gut dran erinnern kann, dass damals die Linke meinte, boah, Propaganda, wie kann man nur und guckt euch das doch an und tralala. Und wir haben mittlerweile, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, 14.000 bis 16.000 CIA-Außendienstmitarbeiter, die also nicht ausschließlich CIA-Mitarbeiter, aber die sozusagen das Außenbild der Amerikaner innerhalb der Welt verbessern wollen. Ich nehme das den Amerikanern nicht krumm, dass sie sich selber besser darstellen wollen, aber theoretisch könnte man sowas auch als Fake News begreifen, wenn man ziemlich objektiv sein möchte. Und in der Richtung passiert nichts. Das Einzige, wo man mit Fake News drauf schielt, ist türkische Mitbürger und russische Mitbürger, die das, was Erdogan und Putin ihnen vorsetzen, natürlich aufessen. Und im Idealfall, dass unsere Bundesregierung wiedergewählt wird, weil die Deutschen Angst haben, dass jede Form von Kritik an Plot bei Erdogan oder bei Putin ist. Heiderabad. Es ist nicht jeder Begriff unverwendbar geworden, nur weil der zufällig auch zum Beispiel durch Nazis benutzt wurde oder wird. Man muss sich natürlich angucken, hat der Begriff auch in sich schon ein gewisses Gefahrenpotenzial? Und das ist bei so Begriffen wie Lügenpresse oder auch Volksverräter natürlich der Fall. Bei der Lügenpresse ist ja das Problem, hier wird ja die Presse nicht nur als unglaubwürdig dargestellt oder als quasi kritisch zu betrachten, wie das dann oft erklärt wird, sondern sie wird eben dargestellt als eine Institution, als eine einheitliche Institution, die irgendwo gesteuert ist. Es findet sich ja auch oft der Begriff der Systempresse oder der Systemmedien, auch beides Begriffe direkt aus dem Nationalsozialismus. Und es wird auch suggeriert, dass in der Presse bewusst, absichtlich, mit voller Intention und mit vollem besserem Wissen die Unwahrheit erzählt. Ja, aber genau das sagen uns die Journalisten doch selber, wenn sie behaupten, sie würden Journalismus mit Haltung machen oder Meinungsjournalismus. Das ist doch genau das. Also ja. Ja, nicht, dass sie ferngesteuert sind. Das mit dem Fernsteuern, das ist, glaube ich, wirklich dann eher so ein rechtes Ding nach dem Motto, dass da irgendwelche Leute dann sagen, so, ja, wir müssen aber dies, das, jenes irgendwie machen. Hat wieder jemand neue Protokolle geschrieben und so. Aber du kannst ja auch deine Redaktion strategisch auswählen. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Weltraumaffen anschaue und ich bin jetzt von der Welt.de und ich möchte jemanden haben, der für Gamergate spricht. Dann kann ich mir irgendjemanden von unserer Gruppe mit aussuchen und mir sicher sein, dass das Thema auch vorgetragen wird. Also so ein bisschen so Einfluss nehmen kann man schon, aber es ist halt nicht so, dass da irgendwelche Leute in einem dunklen Raum hocken, Zigarren rauchen, lachen und sich überlegen, wie man Deutschland ausnehmen kann oder Deutschland Schmuh erzählen kann. Aber wo du gerade die Welt erwähnst, da gibt es ja bei Springer gibt es ja zum Beispiel diesen Passus, wenn man da arbeiten möchte, muss man sich zur transatlantischen Beziehung irgendwie praktisch bekennen. Sonst kriegst du da keinen Job. Ja, ist das denn wirklich so? Oder? Also ich habe das auch schon gehört, dass das so sein soll, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt. Das ist sozusagen eine Erweiterung vom Pressekodex bei denen. So. Bei der Welt ist es doch auch so, dass man eine... Achso, die haben einen eigenen Kodex, der irgendwie dann sagt, so, da, dem sehen wir uns irgendwie verpflichtet. Genau, das ist dann so das Leitbild. Und ich meine, das ist ja per se jetzt auch nichts unbedingt Schlechtes, aber ich würde mich wundern, wie viele Menschen auf der Straße das denn wissen, dass das da drin steht. Ich meine, klar hat zum Beispiel eine Zeitung wie die Taz einen linken Bias. Und die Welt oder dann, also Springer, eher, ja, wir haben Amerika gern, ja, wir setzen uns mit auch für Israel ein. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber einfach nur dieses, sich den eigenen Biasen bewusst werden und besser zu denen stehen, das würde ich mir manchmal gerne wünschen, sozusagen, ja. Und das ist natürlich nicht der Fall. Deshalb lässt sich an diesen Begriff dann auch nur schwer anknüpfen. Viele Leute sind unzufrieden mit den Medien, also das reicht von linken Intellektuellen bis zu ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, die das Gefühl haben, die Medien berichten zu einseitig oder die Medien sind zu flach in ihrer Berichterstattung geworden. Die Medien, denen geht es nur noch um Klicks und um knackige Schlagzeilen. Und an diesen Vorwürfen, da ist natürlich was dran. Aber das ist natürlich was ganz anderes als das, was in dem Begriff der Lügenpresse zum Ausdruck kommt. Aber das ist auch wieder so völlig lächerlich. Ja. Die Kritik von der einen Seite ist legitim, weil humanistisch motiviert, aber die Kritik der anderen Seite ist nicht legitim. Wer ist eher, das zu entscheiden? Was ich sagen muss, das mit der Lügenpresse, ja, es ist ein Kampfbegriff, ja, es ist eine Verallgemeinerung, das ist sozusagen die Antwort von der Publikumsschelte, von den Journalisten, macht man da eine generelle Medienschelte. Und ich kann verstehen, warum Lügenpresse verwendet wird. Ich finde es zu undifferenziert. Es gibt zu viel an den Medien, was man differenziert kritisieren kann, als dass der Begriff Lügenpresse dem gerecht wird. Was ich aber nur immer sehr schön finde, ist, dass sich die Medien, wenn sie auf Kritik eingehen, immer nur das Wort Lügenpresse finden und um die Lügenpresse herumreden, wobei man wirklich sehr viele, sehr gute Bücher, teils auch wissenschaftlich, finden kann, die also wirklich mit größeren Studien, wo man wirklich sehen kann, dass der Journalismus Probleme hat. Einmal, dass man zu nah an Politikern ist. Einmal, dass man, wie er gerade meinte, dass man zu clickbaity ist. Und aber auf sowas wird kaum bis gar nicht eingegangen. Und wenn das so weitergeht, dann schadet das der Demokratie weitaus mehr, wie die Leute, die da rumlaufen, sagen, Lügenpresse, Volksverräter. Also, und die sind ja gerade dabei, halt der anderen Seite einen Knüppel in die Hand zu geben, auf dem steht Fake News. Und dann wird halt diese öffentliche Sphäre der Medien und der Presse eine einzige Shitshow werden, weil sie sich gegenseitig ständig ideologisch motiviert vorwerfen werden, halt entweder Fake News oder Lügenpresse zu sein. Super. Genau. Ja, so viel zu unserem positiven Stream. Wir lachen doch wenigstens dabei. Ja. Das ist mal was Neues. Wir lachen zu dem Bösen. Also ich sag nur, unser Stream mit Herrn Schauder, wo es hinterher hieß, irgendwie so, ja, ich habe mir jetzt angeguckt und du warst der Einzige, der was Vernünftiges gesagt hat. Die anderen haben nur dumm rumgegackert. Und so, da ist das noch kaum noch möglich, legitime Medienkritik zu äußern, weil das leicht gekapert werden kann von Leuten, die eben von der Lügenpresse oder der Systempresse reden. Und da ist es auch schwer, vielleicht zu erkennen für einzelne Menschen, die sich da an diesem Diskurs beteiligen, dass sie eigentlich viel mehr tun, als nur eine kritische Haltung auszudrücken, sondern dass sie sich eben direkt an den Sprachgebrauch der Rechtsextremen ankoppeln. Ja, aber eben das tun doch gerade viele denkende Menschen nicht. Also ich denke mal, wir drei benutzen das Wort Lügenpresse nicht. und auch viele andere Leute da draußen, die vielleicht mit uns, was die Bias der Presse angeht, einer Meinung sind, nutzen das Wort eben nicht, weil sie keinen Bock haben, noch mehr für AfD oder Pegida-Sympathisanten oder was auch immer man jetzt gerade selber ist, gehalten zu werden. Also ich versuche schon, solche Worte zu vermeiden. Da hat er nicht Unrecht, aber nicht aus dem Grund. Ja, für mich auch eher, weil es nicht passt. Ne? Also es ist ja erstmal, ich weiß es halt nicht genau, ob es wirklich Lügen ist. Es gibt sicherlich, also zum einen halt den Aktivismus, der immer hochgetrieben wird, und aus dem kann es auch einfach Faulheit sein und Unfähigkeit, ne? Dass man irgendwelche Sachen, die man irgendwo anders gehört hat, also zum Beispiel, dass Amerika ein Problem mit rassistischen Polizisten hat, was ja da von manchen Medien in Amerika behauptet wird. Und ja, wenn das halt in Deutschland einer hört, irgend so ein Journalist, und sich denkt so, oh, das ist gesellschaftlich relevant, so was mit Rassismus und so ein Kram, da mache ich jetzt was drüber, dann gehen die ja nicht los und gucken selber nach, ob das überhaupt stimmt oder so. Nee, das wird dann vorneweg angenommen, dass das alles stimmt, und es wird eigentlich nur darüber berichtet, dass das halt so ist und dass es da irgendwie stattfindet und dass die total rassistisch sind. Und fertig, ne? Und das, da kann man ja jetzt nicht sagen, dass das gelogen ist, weil, ja, die haben sich halt keine Mühe gegeben, das irgendwie zu hinterfragen, und haben das dann einfach so, was in ihr Weltbild passt, so halt gelassen. Übernommen. Also ich persönlich, ich verwende den Begriff Lügenpresse hin und wieder, aber in einem Kontext, wenn ich einen Kommentar schreibe und ein Autor zu lieb war, und ich ihm sozusagen durch einen Link oder eine Information in seiner Argumentation helfe, also ich eigentlich einen positiven Beitrag zu dem Artikel mache, dann schreibe ich scherzhaft, hahaha, Lügenpresse, und tue dann sozusagen die Argumente des Autors bekräftigen. In dem Kontext verwende ich das manchmal, aber das ist ja wohl kaum in dem, wie das generell verwendet wird. Aber ich habe zum Beispiel mal vulgäre Analyse, habe ich mal unter seinen Video von ihm habe ich Lügenschlomo geschrieben, weil er meinte, dass die AA-Stiftung nicht ganz so schlimm ist. Und dann habe ich ihm einen Link gegeben und ein Zitat und meinte, doch, die ist ziemlich schlimm. Also, keine Ahnung. Und ich werfe schon manchen Leuten Lüge vor, wie zum Beispiel dem Kogel, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der, wenn er sich nur bewegen würde, auch andere Hinweise finden würde, als nur die, die seine Ideologie stützen. Aber das ist ein Einzelfall, und mit dem habe ich mich auch beschäftigt. Er will sich ja nicht bewegen. Ja, nee, aber ich kann das nicht verallgemeinern auf alle Spielejournalisten, die was geschrieben haben, was mir nicht gefällt. Also ich kann da nicht von einer Lügen-Spielepresse sprechen, nur weil einer, bei dem ich das sehr stark vermute, existiert. Ja. Also das gibt. Und der Punkt von Chris ist auch sehr gut, dass mit dem strukturellen Rassismus in den USA, also USA sind das diverseste Land, was du hast an verschiedenen Ethnien. Und ja, das läuft auch nicht alles immer super flott, aber ich finde es irgendwie lustig, dass du wirklich so ein multinationales Land hast, wo einfach wirklich von allen Herrenländern Leute leben und ihrem Alltag nachgehen. Und das dann immer von überall aus der Welt, dann jeder das immer mit sozusagen in Anführungszeichen mit Freude und Amerika-Kritik aufnimmt, dass man sagen kann, oh, guckt euch an, wie bös die sind und was für rassistische Cops die haben. Das ist echt lustig. Also in Amis ist es so, dass ein asiatischer oder ein schwarzer Cop, dass die weitaus eher dazu geneigt sind, Schwarze zu erschießen wie Weiße. Aber bei uns in den Medien kommt an, oh mein Gott, Blackie, got killed by Whitey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann tun sich die Presseleute still ins Fäustchen lachen, dass sie wieder ein bisschen von ihrem Anti-Amerikanismus in einer perfiden Kritik, die nichts mit der Realität zu tun hat, unterbringen können. Und ja, Amerika, da gibt es viele Punkte, die man kritisieren kann. Aber oftmals ist es halt auch so ein bisschen so eine, ich würde es Neiddebatte nennen, keine Ahnung. So den Obersten mit Dreck bewerfen, der es am besten hinbekommt. Und interessant fand ich auch, dass man, es gab ja dann auch als Reaktion auf diese Lügenpresse den Begriff Lückenpresse, den ich persönlich auch viel besser fand eigentlich. Den habe ich noch nie gehört. Nicht? Aber der ist dann aber in die gleiche Ecke gestellt worden sofort, ne? Wer von Lügenpresse oder Lückenpresse redet. Das ist aber halt auch, das sind halt diese. So funktionieren halt Leute wie der Mensch hier in dem Video. So, die sortieren das dann weg, so nach dem Motto, nee, das ist zu ähnlich zu irgendwas, was der Adolf mal gesagt hat, das möchte ich nicht. Ja. Das war ja auch lustig, dieses Setup von diesem Interview, dass sie den dann irgendwo so eine Gasse stellen, beim Müllcontainer, ständig läuft im Hintergrund einer lang, so nach dem Motto, so, ja, hier, Schatzi, bring noch mal Müll runter. Ja, und dann kommst du da unten an, da steht der Anatol Stefanovic und sagt den Leuten, welche Worte irgendwie nicht mehr gesprochen werden sollten. Unser Schulleiter, als ich in der Oberstufe war, hat eine unserer Schulfeten entartet genannt, hatte für den auch keine Folgen, obwohl ich das viel krasser fand, als wenn jemand jetzt heute Lügenpresse sagen würde. Ja, das stimmt. Dieser verharmlosende Prozess, der da stattfindet, den halte ich auch für gefährlich, weil die Rechte natürlich auf diese Weise mit ihrem Diskurs, ohne sich groß ändern zu müssen in ihren Aussagen, plötzlich bis in die Mitte hinein zitierfähig wird. Von den Medien zu reden, ist erstmal kein Problem. Die Medien haben ja alle etwas gemeinsam. Es sind eben alles Medien. Aber wenn ich dann sage, die Medien sind so und so, die Medien lügen oder die Medien sind Teil einer rot-grün-linksversifften Verschwörung oder so, dann wird es problematisch. Das heißt, die Problematik, nee, Moment mal, aber der Typ, der ist doch behindert, Alter. Du hast doch die Umfragen unter den Journalisten, wo du feststellen kannst, dass grüne und linke Meinungen stärker vertreten werden von Journalisten. Um das abzuwehren, hat er ja auch gleich jetzt hier wieder den Strom angebaut. Alle Leute würden von links-grün versifft reden. Auch so ein Wort, was ich überhaupt nicht mag. Das ist Quatsch. Ja. Aber weißt, es gibt unter den Journalisten Umfragen, wo man einen linken Bias feststellen kann. Leute, dann tut, wenn ihr gefragt werdet, bitte lügen oder so. Ich weiß nicht. Aber es ist halt so, dass ihr alle ein Stück weit einen linken Bias habt. Was ja, mich ja eigentlich freuen sollte, als etwas auch eher in der linken Ecke verortet zu sein. Aber es ist nicht objektiv. Alter Schwede. Ja, er hätte ja auch deinen Standpunkt praktisch darstellen können. Er hätte jetzt sagen können, es gibt die Leute, die das sagen, und es gibt die Leute, die sagen, dass die Linke die Presse einen linken Schlagseite hat. Ja. Aber das sagt er nicht. Er sagt einen Kampfbegriff. Er ist nicht besser als die Leute, die Lügenpresse sagen. Ja. Ich bilde eine Kategorie und dann weise ich dieser Kategorie pauschal bestimmte Eigenschaften zu. Und das kann eigentlich immer nur die Falschen treffen, weil man ja im Normalfall etwas hat, was man sehr reflektiert, möchte. Herr Antonowitsch, oder wie er heißt, echt. Gerade eben mache ich genau das und dann sage ich, das kann aber eigentlich nur schlecht enden, wenn man sowas macht. Super. Ja, GEMA geht, alles so Rasa und so. Also auffälliges Verhalten. Aber der größte Teil jeder Kategorie wird natürlich nie auffälliges Verhalten zeigen, wird dann eben nur mit denen, die sich auffällig verhalten, in einen Topf geworfen. Alles, was Feministen je gegen Männer gesagt haben. Also was die Medien zum Ersten natürlich tun müssen, ist immer den eigenen Sprachgebrauch intern kritisch zu reflektieren. Ja, und am besten, jetzt kommt das, liebe Medien. Erstmal habe ich euch freigesprochen und jetzt sage ich euch, macht weiter so. Wenn die dpa sich entscheidet, in ihren Pressemeldungen einen bestimmten Begriff zu verwenden, dann ist das, dann geht das über die Tageszeitungen in die Berichterstattung der Wochenmagazine und so weiter ein, dann verbreitet sich das unglaublich schnell und das kann gut sein, das kann auch schlecht sein. Also als die dpa zum Beispiel im letzten Sommer den Begriff Asylkritiker oder Asylgegner verwendet hat, um die Pegida zu beschreiben, da hat sie natürlich zunächst damit erstmal dazu beigetragen, dass sich dieser verharmlosende Begriff. Das weiß ich auch überhaupt gar nicht, ob das überhaupt Asylgegner, ob das überhaupt passt. Also ich würde eher sagen Migrationsgegner, oder nicht? Einwanderungsgegner, aber doch nicht unbedingt Asylgegner. Sehr weit ausbreitet, der ja auch aus dem rechten Kontext ursprünglich kommt. Als sie aufgehört hat, als sie das eingesehen hat, bemerkt hat, kritisiert worden ist von verschiedenen Seiten für diesen Sprachgebrauch und sich dann tatsächlich entschieden hat, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden oder den nur noch dort zu verwenden, wo es tatsächlich um Leute geht, die wortwörtlich Asylpolitikgegner sind oder so, aber nicht für die Leute, die sich vor Flüchtlingsheime stellen und Brandsätze werfen oder verbal da Gewalt ausüben. Da hat das natürlich auch dazu geführt, dass dieser Begriff aus dem öffentlichen Diskurs vielleicht nicht wieder ganz verschwunden ist, aber doch sehr stark zurückgegangen ist. Gerade die Medien, in denen ja nun wirklich sehr, sehr viele Leute arbeiten, die von morgens bis abends mit Sprache zu tun haben und ja über diese Dinge im Prinzip die ganze Zeit im praktischen Kontext nachdenken müssen, da können diese Medien natürlich auch etwas dazu tun, den Sprachgebrauch als Problembereich zu thematisieren. Also im Prinzip dafür zu sorgen, dass überhaupt erst die Erkenntnis entsteht, dass es einen Unterschied macht, ob ich über dasselbe Ereignis mit diesem oder jenem Wort berichte. Den Sprachgebrauch als Problembereich betrachten. Das ist auch wieder so ein, ja, die Presse soll die Leute erziehen. Da kriege ich sofort irgendwie Kopfweh, wenn jemand von sowas anfängt. Ich möchte nicht von der Presse erzogen werden. Ja, die Geschichte des Sprachgebrauchs ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das, was Sie im Bild sehen, ist aber eine Ersatzflüssigkeit. Genau. Das ist keine wirkliche Meinung. Die Meinung war zu rot, deswegen haben wir lieber eine blaue Ersatzmeinung genommen. Das, und man muss halt auch wieder dazu sagen, das ist wieder ein Interview, das mit unseren Steuergeldern finanziert wurde. Und ich meine, bei 4000 Abonnenten 146 Aufrufe ist auch nicht so der Reißer. Sind die Affen schneller? Na gut, der ist von gerade eben. Also habe ich jetzt quasi beim Aufrufen des Chats habe ich dieses Video gesehen. Also das wurde wirklich gerade eben erst eingestellt. Oder zumindest live geschaltet. Wer schaltet denn am Heiligabend bei einer Bundeszentrale noch ein Interview frei? Ich dachte, die sind schon lange alle im Urlaub. In einer Stunde ist das eingestellt worden. Okay. Ja. Außerdem gibt es noch die Öffentlichkeit, gibt es längst nicht mehr, Ausrufungszeichen. Muss das auch noch geben? Na, warum nicht? Ich meine, wir sind doch schon in der Stimmung für so einen Blödsinn. Na gut, dann mache ich das auch noch mal auf. Ah, dann blende ich dich wieder ein, wa? Ansonsten hast du mitgekriegt, dass Brianna Wu jetzt anscheinend echt ernst macht mit ihrem Wahlkampf für den Kongress nächstes Jahr? Ja, habe ich mitbekommen, ja. Sie hat sogar ihre Twitter-Historie gelöscht extra dafür. Okay. Damit man nichts mehr finden kann irgendwie, was sie an wahnsinnigen Sachen in den letzten Jahren gesagt hat. Aber ich glaube, das macht man heute so, ne? Man scrubbt erstmal komplett seine bisherige Identität, bevor man Politiker wird, oder? Keine Ahnung, kann ich dir nichts zu sagen. Ist doch nicht, warum du mich das fragen soll. Aber also die Leute, die da in dem Staat wohnen, also das würde ich echt gern mal sehen, wie die. Ich meine, das kann aber sich die Wu doch, vielleicht kann sie das auch nicht, aber eigentlich müsste sie sich doch ausdenken können, dass egal wie sehr sie ihre Vergangenheit scrubbt, dass es auf jeden Fall Leute geben wird, die, wenn da Wahlkampf ist, diese ganzen wahnsinnigen Videos aus der Kiste holen werden und das ganze hohle Geschwätz halt. Ja, aber vielleicht hofft sie ja, dass sie einfach nur auf dem Opfertrail weiterreiten kann und sagen kann, das ist eine Kampagne der Rechten gegen mich, deswegen wählt mich, weil sonst die Nazis gewinnen. Und ja, das Ding ist halt, dass die Amerikaner bei diesen ganzen Kongresswahlen so ziemlich egal Attitüde haben und diese ganzen Bezirke auch alle so gerrymandert sind, also so aufgeteilt in klare Positionen. Also, dass halt die Demokraten nur in den Demokratenbereichen irgendwie sind und die Republikaner nur in den Republikanerbereichen, dass eigentlich, also in vielen Bezirken, da gibt es nur einen Kandidaten. Weil das halt schon keinen Sinn mehr macht. Die Amerikaner, die haben ja auch eine Wiederwahlrate, die höher ist wie in der Sowjetunion bei der Kommunistischen Partei und auch höher wie in China bei der Kommunistischen Partei. Also die Wiederwahlrate ist höher und rein theoretisch sagt man, wenn die Wiederwahlrate so hoch ist, ist das nicht unbedingt so demokratienah, wie man sich das eventuell vorstellt. Ja, die Leute konzentrieren sich halt eben immer auf diese Präsidentschaftsnummer, aber diese ganzen Kongresswahlen in Amerika sind eigentlich noch viel bekloppter an vielen Stellen. Und wenn die, ich glaube, die wohnt da irgendwo Massachusetts oder so, ne? Das ist ja sowieso ziemlich demokratenmäßig. Ich glaube schon, dass es da ein paar Bezirke gibt, wo die, wenn die da aufgestellt wird, quasi das sicher hat, dass sie Aber irgendwer meinte auf Kotaku in Action auch, sie müsste ja dann erstmal durch so Primaries und da hätte sie im Endeffekt keine Chance. Ja, das kann halt sein, dass ihre Partei da irgendwie Probleme macht, aber es kann halt sein, dass die, also ich würde halt auch befürchten, dass die Demokraten jetzt so ein bisschen wie die Sozialdemokraten in England werden und jetzt irgendwie aufgescheucht sind und jetzt nur die Hardliner da irgendwie hinstellen wollen. Ich meine, weißt du, das mit dem schwer Vorstellbaren, das würdest du nicht gewinnen. Da hat man beim Trump auch gesagt. Ja. Aber selbst hier der Blauwal hat sich gemeldet aus San Francisco, ist aufgetaucht und hat gesagt, dass er das nicht für sinnvoll hält. Ja, das habe ich wohl gesehen, ja. Wenn Randy Harper wirklich auch schon sagt, ey, bitte, bitte nicht die Wu, dann finde ich das doch schon sehr unterhaltsam. Ja. Aber das muss eine gute Idee sein. Ich fände das eigentlich schon gut, weißt du, die Wu. Also jetzt rein aus Interessensverbänden gesehen, jetzt so egal ob Wirtschaft oder Zivilgesellschaft, eine bessere Puppe wie die Wu, die einfach nur korrupt ist und Geld haben will, einfach nur geldgeil ist, besser geht's doch gar nicht für einen Politiker. Ja, auf also jeden hast Fall. Du hast das komplett das Fass, wo du einfach nur sagst, hier hast du dein Geld und jetzt mach mal was. Also weißt du, also ja, von einer rein Fall politischen... Würden sich die Waagschalen des Schicksals zu Kicks Gunsten füllen. Ja, also es gäbe wahrscheinlich einen unendlichen Cringe-Stream aus dieser Karriere. Ja. Ich muss mir gerade vorstellen, wie dieses betroffene Gesicht einen da irgendwie von C-SPAN anguckt. Da hast du dann irgendwie nacheinander einen, der irgendwie mit Schneebällen hantiert und meint, globale Erwärmung ist falsch. Dann kommt Tisha Bracke um die Ecke und meint, sie waren so böse zu mir. Den Schnee kann man sogar anzünden, dann wird der schwarz. Das ist ganz... Kennt ihr dieses Video von Mario-Heinz Kiesel, zündet einen Schneeball an, wo dieser Chemtrail-Typ da steht und sich einen Schneeball macht und dann versucht zu zeigen, dass der Schnee schwarz wird als Beweis für Chemtrails. Aber es will irgendwie nicht so ganz funktionieren. Der schmilzt einfach, der Drecksschnee, wenn er sein Feuerzeug drin hält. Mario-Heinz Kiesel, sehr, sehr unterhaltsame Figur. Also nachdem Axel Stoll abgetreten ist, der letzte aufrechte Vertreter der Vollidiotie in Deutschland, kann ich sehr den Kanal Hodenlose Frechheit empfehlen. Hodenlose Frechheit. Das finde ich gut. Ich glaube, dass man heute nicht mehr von der Öffentlichkeit, also in einem Singular, sprechen kann, mit der Idee, dass die Gesellschaft gemeinsam einen Raum hat, in dem man sich über das Wichtigste verständigt. Gott, das ist ja schon schrecklich, nur für einen Anfang. Erstes Mal gab es diese Gesellschaft nie. Es gab immer verschiedene Schichten der Informationszugänge. Ob du jetzt im alten Ägypten guckst, im Mittelalter oder sonst wo, es gab nie die Öffentlichkeit. Die einen haben den Marktschreier gehört und die anderen hatten schon irgendwie die erste Gutenberg-Bibel in der Hand. Das ist Quatsch. Und wovon sie redet, ist, glaube ich, dass es halt früher hier in Deutschland nur drei Programme gab und nur öffentlich-rechtliches Fernsehen und so. Es gab in dem Sinne eine Öffentlichkeit, weil man hat am nächsten Tag dann über Rudi Carrell geredet oder über den Film, der gestern lief oder so, weil es halt keine Alternative gab. Das hat sich in den 80ern dann halt geändert mit der Einführung von Privatsendern und Privatradio etc. pp. Aber zu behaupten, es hätte noch jemals eine homogene Öffentlichkeit, die einen interessieren sich, die anderen interessieren sich nicht, allein das reicht schon. Ja, ja oder Zeitungsleser oder was auch immer, ne? Der Zeitungsleser oder Leute, die einen Bericht von der Zentralbank sich tatsächlich antun und daraus ihre Schlüsse ziehen. Also, das ist ja auch schon ein großer Unterschied. Ich bin Margret Lünenburg, ich bin Professorin an der Freien Universität Berlin, am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, dort speziell zuständig für Journalismusforschung. Ja, darüber wird intensiver diskutiert. Tatsächlich die Idee von Gegenöffentlichkeit, also so aus den 1980er Jahren entstanden, vorher auch manchmal alternative Öffentlichkeit genannt, basiert auf der Idee, dass es eine dominante, eine machtvolle Öffentlichkeit gibt, in der eben auch Themen und Sprecherpositionen verschwiegen werden, nicht auftauchen und sich dann eben im Gegenzug andere artikulieren. Ich finde es problematisch, davon zu sprechen und würde, wie gesagt, bei diesem Plural von verschiedenen Öffentlichkeiten sprechen. Allerdings verweist der Begriff ja darauf, dass es auch mit Blick auf ihre Macht, ihr Vermögen, tatsächlich ein größeres Publikum zu adressieren, Unterschiede gibt. Und das finde ich schon wichtig, das im Blick zu behalten. Also wenn wir... Ja. kommt mir das nur so vor, da ist das jede Menge Quatsch. Heiße Luft. Ja. Das ist heiße Luft. Aber warum sind eigentlich alle Experten von der gleichen Freien Universität Berlin hier, die die haben bei der Bundeszentrale? Weil die so unglaublich frei ist. Also das mit den Themen in der Öffentlichkeit. Also könnt ihr euch an eine politische Diskussion bei Hard Aber Fair oder Anne Will erinnern, wo man diskutiert hat, ob sich Deutschland aus der Westbindung herauslösen möchte? Könnt ihr euch an irgendeine Debatte in die Richtung erinnern? Also ich fände das jetzt nicht unbedingt gut, wenn wir das machen wollen würden, aber so eine Debatte darüber kenne ich jetzt nicht, die in der Öffentlichkeit, also in der Fernsehöffentlichkeit mal ausgetragen worden ist. Also es gibt schon ein paar Themen, die man besser nicht anschneidet, wenn man eher Medienschaffender bleiben möchte. Ja, also, wir kennen ja alle hier den Ausspruch von der Cassie J, die Red Pill gemacht hat, dass ihr Leute in Hollywood gesagt haben, du Mädchen, ist eine schöne Idee und so, aber wenn du eine Karriere machen willst, würde ich das lieber nicht machen, den Film machen. Ja, also... auch sagen, es gibt vielfältige Öffentlichkeiten, so sind die keineswegs alle gleich. Also auf den Punkt gebracht, die Bild-Zeitung adressiert. Also die vielfältigen Öffentlichkeiten sind keineswegs alle gleich. Ja. Und erreicht das? Ein größeres Publikum, als es ein kleiner Blog schafft. Gegen eine Vereinheitlichung, ein Mainstreaming, sozusagen eine Vielfalt an Themen, an Sprechern, an Argumenten Raum zu verleihen und diese Sichtbarkeit. Bin ich mal gespannt, was sie gegen die Vielfalt hat. Zu machen. Und wir können durchaus nachzeichnen bei Debatten um, was weiß ich, aus den 80er Jahren der Friedensbewegung, der Anti-Atomkraft-Bewegung, Frauenbewegung oder Queer Identities, dass sozusagen Themen, die in der Gegenöffentlichkeit gepusht und öffentlich gemacht wurden, sozusagen schrittweise auch in den Mainstream Eingang genommen haben und sozusagen heute unser Verständnis von Gesellschaft ganz nachhaltig prägen. Also zugespitzt gesagt, das Lagerfeuer als der Ort, wo sich alle zusammenfinden, das ist wirklich, glaube ich, schon lange obsolet. Aber wenn die Einheiten immer kleiner werden, was macht dann überhaupt noch die Idee einer Gemeinschaft, womöglich gar einer nationalen Identität oder einer europäischen überhaupt noch aus? Das ist sozusagen immer ein Abwägen. Ja, aber gute Frau, da erwähnt sie Transnationalismus, was durch den ungebremsten Handel, den die Globalisierung fordert, dass nach und nach nationalstaatliche Grenzen aufgehoben werden. Aber das ist eine Politik, die man aktiv betreibt. Also die Politiker aktiv betreiben, die Journalisten auch aktiv kritisieren können. Aber das machen sie halt nicht, weil wenn du dann die neoliberale Doktrin kritisierst, dann wird es als Fauxpas angesehen, weil hahaha, du bist ja so dumm, du kritisierst es, wie kannst du nur? Aber dass die ganzen Journalisten immer weniger Geld verdienen, mitunter auch über die neoliberale Doktrin und über den ungebremste Globalisierung. Auf den Trichter sind sie bisher noch nicht gekommen. Da braucht man dann echte Experten, wo man sagen kann, ja, ein Wirtschaftsmodell, was an Race to the Bottom ist, wird auch uns irgendwann treffen als Journalisten. Darauf kommt man nicht. Nein, es ist die Spaltung der Öffentlichkeit. Mann, bist du klug, gute Frau. Hut ab. Gesellschaftsweit dann diskutiert wird. Das, was wir als Long Tail in der Netzkommunikation betrachten, dass sich bei einer großen Ausdifferenzierung im Netz doch immer noch mal auch relevante Gruppen da finden können, ermöglicht es eben, dass sich oft temporär sehr begrenzt auf ein Thema bezogen Gruppen zusammenfinden und miteinander auch Themen auf die dann größere Agenda setzen können, die durch die traditionellen Massenmedien gar keine Chance gehabt hätten. Das Riesen. Hashtag Gamergate, Hashtag Aufschrei. Nur interessanterweise, eins ist positiv behandelt worden, eins ist negativ behandelt worden, obwohl beide nur gesellschaftskritische Themen eigentlich behandeln wollten. Woran liegt das dann jetzt in dem tollen journalistischen Vielfaltsystem? Ich muss vor allen Dingen noch sagen, dass eins davon auch eine Riesennummer war und das andere so ein kleiner Kreiswegs mit 10 Leuten oder so. Ja. Du meinst Gamergate mit dem Kreiswegs, gell? Nein. Ja, definitiv. Ja. Aber es ist auch, nee, das ist, sie sagt hier eigentlich, ja, das ist also, Leute können sich über Themen zusammenfinden und dass das ein ganz natürlicher Vorgang ist sozusagen. Aber wenn sie das dann tun, wie zum Beispiel Gamergate oder Pegida oder die AfD, wird das nicht akzeptiert. Das verstehe ich irgendwie auch nicht, weil da würde ja dazugehören, dass man diesen Gruppen dann auch den dementsprechenden Raum einräumt. Und das tun die Medien ja nicht. Oder sie räumen denen nur einen negativen Raum ein. Also nicht, dass ich AfD oder PG da gut finde, aber gleiches Recht für alle im Endeffekt. Warum soll das eine erlaubt sein, das Aufgeschreie sozusagen, aber das andere ist pfui bäh. Ja, man hat auch versucht, die Friedensbewegung wiederzubeleben. Und dann hieß es, oh mein Gott, Querfront, da kommen jetzt die Rechten und die Linken zusammen und die wollen jetzt Nationalsozialismus. Die wollen Frieden, die Arschlöcher. Dabei war deren Bias sozusagen eine Kritik daran, dass man kriegerische Auseinandersetzungen hat und eine Kritik am Geldsystem. Das war so die Kernmessage der Friedensbewegung. Die meinten, so, wir haben das Gefühl, dass über die Art und Weise, wie wir Geld organisieren, wir Konflikte eher möglich machen und wir wollen auch keinen Krieg haben, wir sind für Frieden. Und wir wollen einen Dialog zwischen links und rechts haben, damit wir eine starke Bewegung haben, die sich für den Frieden einsetzt. Und als das dann passiert ist, hieß es überall, oh, das ist die Querfront, das sind nur die Verrücktesten der Verrücktesten. Und ja, da waren auch Chemtrailer, ja, da waren auch Esoteriker, tralalala. Das Ding ist, dasselbe war bei der Occupy-Bewegung, dass du auch Verschwörungstheoretiker hattest, dass du auch Esoteriker hattest. Und ja, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Esoterikern oder von Leuten, die Verschwörungstheorien aktiv glauben, auch wenn ich die meisten der Verschwörungstheorien kenne, aber einfach nur diese Standardreaktion der Medien, dass sie erstmal sagen, oh, was seid ihr eigentlich? Ihr seid ja nur Chaoten, ihr wollt entweder Kommunismus oder Nationalsozialismus, geht mal alle weg, was soll das überhaupt? Ja, wenn sich die Öffentlichkeit zu Wort meldet, ist es doch auch nicht gut. Also ich weiß nicht, einfach nur heiße Luft, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja. Ja. Risiko ist, dass es sich sozusagen wirklich dann atomisieren würde, zersplittern würde und es gar keine Verständigung mehr darüber gibt, was sozusagen für uns miteinander relevant ist. Und das, was wir dann... Ja, aber diese Atomisierung, diese Zersplitterung findet doch im Moment nur von der Rechten statt, die ständig sagt, mit euch reden wir nicht, weil. Ihr seid antifeministisch, ihr seid gegen Einwanderung, ihr seid das und deswegen wechseln wir mit euch kein Wort. So funktioniert Zersplitterung. Ja. Ja, außerdem, also, diesen Konsens, da kriege ich nämlich auch immer Ausschlag von, wenn es irgendwie heißt, so, ja, der gesellschaftliche Konsens. Weil das muss man auch nochmal ausführen, was damit gemeint ist. Weil wenn gesellschaftlicher Konsens gemeint ist, dass wir unseren Tod überleben können und Jesus Christus unsere Rettung ist oder irgend so ein Kram oder na, also dann bin ich da auch nicht drin in dem Konsens. Also warte, über 50% der Menschen vertrauen den Mainstream-Medien nicht mehr. Das wäre zum Beispiel ein gesellschaftlicher Konsens. Ja, genau, ja. Also Koffer packen hier, ihr wollt doch wohl nicht etwa gegen den gesellschaftlichen Konsens. Ja, das ist halt Quatsch. Also man muss halt jedes Thema irgendwie dann wieder neu verhandeln und da irgendwie drüber sprechen und Argumente austauschen und nicht diese Scheiße von wegen so, welche Institutionen sind hier irgendwie die guten Institutionen und welche Gedanken sind irgendwie die, die man denken darf und welche nicht, wegen gesellschaftlichen Konsens. Filterbubble nennen, also die Chance, sich in bestimmten Räumen im Netz zu bewegen, wo man gar nicht mehr auf sozusagen Gegenargumente, auf andere Sichtweisen stößt, sondern allein im eigenen diskursiven Saft sozusagen schmort, ist natürlich ein Risiko, sich sozusagen gänzlich abzukoppeln von Irritationen durch die Wirklichkeit sozusagen. Ein Risiko von Leuten wie euch. Historische Notwendigkeit, ja. Zugang zu massenmedialen Diskursen finden zu müssen, um überhaupt gesellschaftlich wahrgenommen zu werden, dass das zumindest fragil geworden ist. Also wir sehen sowohl von politischen Akteuren, Angela Merkel wendet sich mit ihrem Videoblog direkt an die Bürgerinnen und Bürger und bedarf dafür nicht des Journalismus und dieses vernetzte... Ja, wer kennt ihn nicht, den Videoblog von Angela Merkel? Ja, den gucke ich mir immer an. Jeden Tag. Da wache ich auf und denke mir, was würde Mutti dazu sagen? Und dann springe ich an meinen PC und sage, hoffentlich hat sie wieder was gepostet. Und dann checke ich, was Mutti sagt. So starte ich jeden Tag. Ja. Funktionieren miteinander von Menschen, die bestimmte Interessen verbinden, funktioniert auch gänzlich ohne Journalismus. Das heißt, die Notwendigkeit, den Gatekeeper, den Schleusenwärter in der Nachrichtenredaktion sozusagen davon zu überzeugen, dass ich reinkomme, die besteht nicht mehr so ohne weiteres. Und damit verändert sich auf längere Sicht natürlich schon nochmal die Bedeutung und Wirkmächtigkeit von Journalismus. Ja, wisst ihr Bescheid. So, jemand hat einen Lehrstuhl. Die armen Studenten, ey, bei dem vielen hohlen Gelaber musst du 3 Stunden irgendwie Vorlesung für 10 Minuten Stoff irgendwie machen. Ach du meine Güte. Also die Bundeszentrale für politische Bildung, die ist irgendwie mehr so Bundeszentrale für politische Abstumpfung. Weil ich meine, so seicht und so heißluftig, also ich kann jetzt damit nichts anfangen, was jetzt da erzählt wird. Also ich weiß nicht. So, keine Ahnung. Fake News. Hast du denn die Bildung nicht erkannt? Nee, ich glaube, ich bin einfach nur zu dumm. Genug. Ja, scheinbar. Also ich bin wahrscheinlich einfach viel zu ungebildet, daran liegt. Also, wobei, das ist ja dann wieder hier klassistisch von denen, weil wenn ich ungebildet bin, dann gehöre ich einer minderen sozialen Schicht an. Und dann fühle ich mich jetzt benachteiligt, dass sie über meinen Kopf hinweg reden. Weißt du? Nee, ich weiß zum Teil auch einfach nicht mehr so, was ich damit anfangen soll. Weißt du, viele grundsätzliche Sachen, die jetzt zum Beispiel bei der politischen Bildungszentrale erwähnt werden, vieles davon sollte man eigentlich in der Schule lernen. Und so einen irgendwie gehobeneren Diskurs, der findet doch nicht wirklich statt. Ich meine, wenn ihr euch irgendeine Sendung in der ARD und ZDF und den Polit-Talkshows über den Islam anhört, ja, spart euch die Zeit. Lest ein Buch von Abdel al-Samad, der islamische Faschismus, oder von Sam Harris und Majid Nuaz. Ja, aber so die wirkliche Auseinandersetzung, die wir haben doch eher so eine Lufttreterei, so eine, wir tun so, als ob wir uns intellektuell mit irgendwas auseinandersetzen, aber wir haben von nichts eine Ahnung. Wir hören uns hohle Phrasen von Politikern an, die wiedergewählt werden wollen und dann vermietet werden bei Rente Sozi. Und ich, keine Ahnung. Ja, das Niveau hat auf jeden Fall abgenommen. Das ist auf jeden Fall so. Gerade was politische Bildung angeht, es wird viel, viel eindimensionaler aufbereitet, habe ich das Gefühl, als es, was es sich zum Beispiel zu meiner Schulzeit war. Irgendwie gab es auch irgendwie noch, weiß nicht, vielleicht gab es einfach zu meiner Schulzeit noch ein paar mehr Lehrer mit konservativem Hintergrund. Heute ist es ja auch eher so eine Bastion der Linken geworden, das Lehrertum. Ich weiß es nicht. Ja, was ich bei den Journalisten zum Beispiel auch nicht mag, ist, dass die so einen Erziehungscharakter der Volksaufklärung übernehmen wollen, weil das Bildungssystem immer schlechter wird, weil immer mehr rausgespart wird und man dann als Journalisten herkommt und sagt, wir müssen hier erstmal grundsätzliche Sachen feststellen und wir müssen die Leute erziehen. Nein, danke, ich will nicht erzogen werden. Ich bin ein mündiger Bürger, ich kann das selber. Danke fürs Angebot, aber nein, eure Meinungen interessieren mich nicht, eure Haltung interessiert mich nicht. Ihr sollt mir berichten, was passiert. Ich meine, in Sachen Wirtschaft, ich lese ja überhaupt nichts, wenn ich in einem Artikel irgendwas von Zentralbank lese. Solche Artikel lese ich gar nicht. Ich lese mir einfach den Bericht von der EZB durch. Und nach einer Weile koppelt man sich da dann auch aus. Und ich habe neulich mal wieder nachgelesen. Ich denke mir zum Teil so, Leute, also ich habe jetzt kein Wirtschaftsstudium hinter mir, aber was die Wirtschaftsjournalisten zum Teil schreiben, ist einfach so dumme Grütze, dass ich mir denke, so, ja, und es wird in anderen Bereichen in den Medien bestimmt besser sein. In den Bereichen, wo ich mich auskenne, da schreiben sie Grütze, aber wenn es jetzt dann um ein anderes Thema geht, da haben sie es dann drauf. Auf jeden Fall so. Dieses, so, ich, keine Ahnung. Hm. Ja, wir wollten doch heiter sein, verdammt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht können wir uns noch das Video hier angucken. Es ist zwar in Englisch, aber vielleicht heitert uns das auf. Okay. Wo wir vorhin übrigens bei Esoterikern waren, habt ihr schon mal was von Delfinkraft gehört? Delfinkraft? Also, ich würde dazu gerne etwas sagen. Also Delfine, also wenn Delfine behindert sind, die schwimmen mit mir und ich heile die. Also. Nee, also ja, ich hatte mal, als ich nur in einer Werbeagentur gearbeitet habe, hatte ich mal eine Kundin, die da irgendwie ganz überzeugt von war. Und die hat so Sachen verkauft, die Krebs heilen sollten und so. Durfte man da natürlich nicht draufschreiben, weil das ist ja verboten, hat sie mir erzählt. Aber also ich meine, darf man halt nicht, man darf nicht irgendwelche heilerischen Kräfte da irgendwie damit Werbung machen. Ja. Aber sie hatte halt dran geglaubt an den Kram. Und irgendwann 2013, während der Bundestagswahl, ist auch irgendwie so eine andere auf mich zugekommen und meinte so, ja, die jungen Leute heutzutage haben die Delfinkraft und so. Und es gibt auch bei YouTube so einen Kanal, Delfin TV heißt der, auf Deutsch. Da könnt ihr euch die ganzen Verrückten mal angucken. Delfinkraft, das ist geil. Ich habe, als ich im Spiegelladen noch gearbeitet habe, hatte ich mein gerütteltes Maß an solchen Leuten. Also wir haben... Das zieht halt irgendwie verrückter an, weil das Geschäft, da stand dann Rüstungen und Schwerter und was weiß ich, konnte man von draußen sehen. Und dann kamen die Leute, unter anderem eine Frau, die uns gefragt hat, ob wir Engel haben. Und ich sag, klar, das ist doch hier das neue Rollenspiel von White Wolf. Es steht da hinten und sie, nein, echte Engel. nee, oder was wir mehrmals hatten, waren Leute, die reingekommen sind, gefragt haben, wo wir die richtigen Zauberbücher haben. Ich sag, ja, wir haben jede Menge Magiebücher, AD&D, das schwarze Auge, was du willst, ne, die richtigen, wo echte Zaubersprüche drin sind. Ja, Mann. Und ich sage, ja klar, ich sitze hier hinter dem Counter im Laden für den Mindestlohn und verkaufe Spiele, weil da hinten liegen die Zaubersprüche, mit denen ich irgendwie Blei in Gold umwandeln kann. Oder? Das machst du ja nur nicht, weil du damit in die Hölle kommen würdest. Genau. Ja. Ach, oh Gott, ich glaube, ich kenne das Video. Ich habe gerade. Why are you carrying the Chinese flag? Because I'm a Maoist. Why are you a Maoist? Like, why does this organization, this Occupy Wall Street, appeal to you? It appeals to me because I got screwed over by the capitalist system myself. Weißt du, du hast jetzt hier einen Maoisten, der bei Occupy Wall Street ist. Und er ist jetzt nicht unbedingt sozusagen ausschlaggebend für die komplette Occupy Wall Street Bewegung. Können wir bitte so eine Analyse auch machen, wenn wir eine rechte Grassroots Bewegung haben und sie nicht unbedingt an den schlimmsten Mitgliedern messen, wenn da einfach nur Leute dastehen, die sich aktuell nicht vertreten fühlen von der Politik? Können wir das vielleicht machen? Also einfach nur so diese Sippenhaft. Wird ja hier abgelegt und wird bei den Rechten angelegt. Und wenn es Muslime was in die Luft jagen, dann muss sie wieder ablegen, die Sippenhaft. Und wenn wir einen Reichsbürger haben, der was in die Luft jagt, dann heißt es, oh mein Gott, alle Deutschen sind Nazis. Also können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir an ungeraden Tagen Sippenhaft nehmen und an geraden Tagen keine Sippenhaft in Artikeln haben? Das fände ich schön, weißt du? Dann können wir vielleicht so hin und her switchen. Ich weiß nicht. Ja gut, das ist ja ein Werkzeug, das halt selektiv von dem jeweiligen Redakteur eingesetzt wird, um dann halt Journalismus mit Haltung zu betreiben. Das ist ja auch, das ist ja wie, das hatten wir ja schon bei diesem Dunja Hayali-Ding, wo es darum ging, dass sie sich auch die dümmsten AfD-Heinis ausgesucht hat oder Pegida-Heinis, um sie zu interviewen. Und nicht irgendwie jemanden, der vielleicht was Eloquentes gesagt hätte, was dann aber halt. Im Fernsehen ist es halt schön, wenn man die Seite, die man nicht haben will, als möglichst doof und flach darstellen kann. Das kann das Fernsehen halt sehr gut. Fehlt nur noch, dass die dann so Lacher dahinter schneiden. Also ich meine, guck mal, es gibt ganze Fernsehsender wie RTL, die funktionieren mit ihren komischen Casting-Shows nur so. Wir suchen uns die dürfsten unseren 1000 Kandidaten aus. Und über die machen wir dann 90% der Inhalte. Also dieses ganze Voyeurs-TV funktioniert nur, weil es ja darum geht, dass sich die Zuschauer besser fühlen, wenn sie diese armen Würste sehen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen oder die kein gerades Loch in die Wand bohren oder nichts kochen oder was es alles für Shows gibt. Hauptsache, ja, du lachst drüber und vergisst, dass du selber eigentlich in einer nicht beneidenswerten Situation steckst. Ja, warum ich Fernsehen aufgegeben habe. Schon vor langer Zeit die Privatsender und in letzter Zeit auch immer mehr. Ich habe die Woche, gab es einen Bericht, irgendwie im ARD war das, glaube ich, dieses Boulevardmagazin, da war ich bei einem Freund, da lief das, da ging es um den neuen Film mit Mark Wahlberg, der geht ja um die Boston Bombings da beim Marathon, da spielt er irgendwie so einen heldenhaften Polizisten, der das verhindert und so, und sie haben über diesen Film einen längeren Beitrag gemacht und den am Ende auch nochmal mit dem Anschlag von Berlin mit Filmbildern verknüpft, und sie haben in diesen 5 oder 6 Minuten nicht einmal das Wort Islam gesagt oder islamistisch oder irgendwas über die Motivation der Attentäter. Ja? Also das war ein völlig neutrales Ding in dem Bereich. Also sie haben rein nur über den Film geredet und da gab es auch einen Bombenanschlag und die Brüder und die bla bla bla und so. Aber es wurde in keinem Wort irgendwie die Motivation dahinter erwähnt. Und das fand ich auch sehr bezeichnend für den Zustand der Medien heute. Dass die ich meine, weißt du, theoretisch wäre das ja cool, wenn das so wäre. Aber das müsste halt durchgehend so sein. Also weißt du, was ich meine? So, ja, das soll so eine kongruente Berichterstattung sein, dass du übertrieben neutral bist, auch wenn es dann um linken oder um rechten Terrorismus geht. Aber du kannst ja nicht aussuchen, wie neutral du bei verschiedenen politischen Ideologien dann deine Berichterstattung machst. Und ich würde den Islam als eine Religion, eine ideologische Religion und eine Ideologie, eine politische Ideologie wahrnehmen. Aber ich meine einfach nur, dass du, wenn es super neutral ist und es dann aber immer super neutral wäre, überall so ganz seicht, dann fände ich das jetzt nicht unbedingt ideal, aber ich könnte damit mehr anfangen. Aber das ist halt nicht so, dass das dann durchgehend gemacht wird. Das ist das, was ich mir vom Weihnachtsmann wünschen würde. Nee, halt vom Christkind. Wir sind keine Amis. Christkind ist gerade AFK. Stimmt. Ja, wir werden im Chat schon aufgefordert, wir sollen gemütlicher sein. Gemütlicher. Man müsste jetzt eigentlich so Soundeffekte einspielen, so leichtes Glöckchen klingeln und den Sound eines Rentierschlittens, der vorbeifährt, und knisterndes Feuer und so. Aber so weit sind wir noch nicht, das sparen wir uns für Weihnachten 2017 auf, wenn unser Special Effects Budget größer geworden ist. Ja. Wenn wir wieder mehr Geld vom Verfassungsschutz bekommen, weil wir sind ja auch nur kontrollierte Opposition. Echt? Ja. Stimmt, ich hab da gerade was erhalten. Ja, stimmt, wollte ich dir auch noch sagen. Ja. Ja, Weihnachten. Ja, ich habe ja vorgeschlagen, man könnte so ein bisschen über Dinge reden, die einen motiviert haben, so zu sein, wie man heute ist, und ein Weltraumaffe zu werden. Um mal positive Dinge anzusprechen, irgendwie. Weißt du, wie war denn das bei dir? Wann hast du angefangen, dich überhaupt für sowas zu interessieren? In welchem Alter? Und also mit der Medienkritik hat es bei mir eigentlich relativ früh angefangen. Und zwar mein Bruder, der war beim Bund und der hat da eine Ausbildung genossen und ist dann auch in einen Einsatz gegangen auf dem Balkan. Und ich habe damals, als kleiner Junge, ich hatte noch nicht mal mehr eine zweistellige Jahreszahl auf dem Buckel, und ich habe damals mit meinem Bruder telefoniert, der jetzt dort unten im Einsatz ist. Und dann habe ich später mit meiner Mama die Nachrichten geguckt und unser Verteidigungsminister meinte, dass keine deutschen Soldaten dort unten sind. Und ich habe dann sozusagen so ein Ernstnehmen von den Medien ist nie wirklich zustande gekommen bei mir. Also ich habe immer alles dann hinterfragt sozusagen. Und also zu dem Gamergate-Thema selber, also ich bin auf einen Bericht aufmerksam geworden von der MSNBC. Ich hatte vorher schon mal von Gamergate gehört, hat mich aber, um ehrlich zu sein, nicht arg interessiert, aber ich habe da einen Bericht von Medien gehört bei MSNBC, der wirklich so grottenschlecht war, dass ich mir gedacht habe, Alter, da muss ich jetzt mal nachgucken. Wenn die Journalisten sich so intellektuell bepissen, dann muss das lustig sein. Und Aber so generell, so eine ein bisschen medienkritische Haltung hatte ich eigentlich schon immer. Also das ist irgendwie so ein, ich suche halt immer nach den Quellen. So, wenn ich nachdenke. Du bist aber schon mit Privatfernsehen aufgewachsen, ne? Ja, schon auch. Also, aber ich habe auch seit 2011 schaue ich kein Fernsehen mehr. Also ich. Hast du als Kind schon Nachrichten und sowas konsumiert oder als Jugendlicher, wann hast du damit angefangen? Auch als Kind schon. Also ich war schon ziemlich früh mit Politik, was mich interessierte. Ich habe auch in der zweiten Klasse Strategie-Videospiele gespielt und dann gab es auch ein Aufbauspiel, Grand Strategy Civilization 2, wo du halt einen Staat leiten musst. Und dann war das halt total cool, weil du konntest dort für deinen Staat dann Kommunismus einrichten. Du hattest eine hohe Produktion, aber da ist verdammt viel Korruption. Und irgendwie über das Spiel hatte ich dann halt auch ein bisschen so eine politische Interesse einfach so. Ich habe dann auch viele Geschichtsbücher einfach auch schon als wirklich Knirps und Knallkopf gelesen. Weißt du, mit 10, 11, 12. Und das hat eigentlich nie aufgehört. Also ich habe in meinem ganzen Leben, würde ich behaupten, dass ich jede Woche mindestens ein Buch gelesen habe. Also so, ja. Und das war irgendwie so diese Mixtur aus dem Videospiel, was ich als Knirps gespielt habe. Und einfach, dass mir der Verteidigungsminister gesagt hat, dass mein Bruder gerade nicht auf dem Balkan ist. Und meine Mutter irgendwie total traurig war, weil er dort halt als Spezialeinheit also eingesetzt worden ist und es halt schon durchaus gefährlicher war, was er dort gemacht hat. Und irgendwie so diese Mixtur hat mich schon gut geprägt, also mit meiner kritischen Schwafelei sozusagen. Wie war das bei dir, Chris? Wann hast du mit Medien oder Nachrichten und sowas Konsum angefangen? Mit Konsum? Keine Ahnung. Ja, oder mit kritischem Konsum? Kritischem Konsum, ja. Weiß ich nicht, also ein bisschen kritisch war ich eigentlich schon immer, halt auch dadurch, dass ich halt an der Religion schon so ein bisschen gezweifelt habe, ziemlich stark. Und ja, mehr geht ja eigentlich nicht. Ne? In welchem Alter hast du angefangen zu zweifeln? Das kam mir eigentlich schon immer alles ein bisschen komisch vor. Aber man muss auch dazu sagen, dass wenn man in Hannover wohnt und katholisch ist, dann, dann merkt man eh, dass das alles nicht so ganz normal sein kann, dieser ganze Kram. Ich war ja, das gebe ich offen zu, bis ich 15, 16 war, war ich ein devout Catholic, also wirklich auch mit Engagement in der Gemeinde und so, Messdiener, alles dabei. Nee, sowas habe ich nie gemacht. Also ich habe mich mächtig gelangweilt bei diesem ganzen Kommunionsunterricht da damals schon. Und das habe ich schon alles nicht so richtig geschluckt. Und bei der Firmung habe ich mich dann gleich direkt geweigert, das zu machen. Also habe ich gar nicht gemacht. Gab es damals auch riesen Ärger bei mir zu Hause, aber bin ich hart geblieben. Nee, mir hat der Bischof noch ein Weihwasserkreuz auf die Stirn machen dürfen, aber kurz danach bin ich dann irgendwann auch abgesprungen und habe angefangen, meine eigenen Sachen zu denken irgendwie. Aber das ist bei mir auch, das war eigentlich, die Kirche war nur eine Phase, weil irgendwann hat man mir jemand ziemlich früh, als ich lesen konnte, Gustav Schwabs klassische Sagen des Altertums geschenkt. Die habe ich dann, wie ich als Kind so war, von vorne bis hinten durchgelesen und eigentlich für mich entschieden, dass die olympischen Götter eigentlich die coolsten sind. Aber dann kam die Indoktrination, dann habe ich ein paar Jahre den Lattenjub angebetet und heute glaube ich nicht, dass es sowas gibt, aber am liebsten hätte ich trotzdem immer noch die olympischen Götter, wenn es unbedingt was geben muss. Also ich weiß nicht, ob man das gerade hört bei mir, aber im Hintergrund fängt jetzt gerade die Kirche dick an zu klingeln. Nice. Und bei mir war es so, dass ich hatte viele, ich würde mal sagen, eigentlich alle meine Onkels und Tanten waren mehr oder weniger links. Die waren alle so aus der 68er-Ecke. Und deswegen war ich auch als Kind schon auf Ostermärschen und so im Kram. Also so dieses Widerstandsding ist mir schon relativ früh beigebracht worden. Jetzt höre ich die Kirche, glaube ich, im Hintergrund, aber nur sehr leise. Ja, mal kurz ein bisschen aufdrehen. Weihnachtsstimmung in Hannover, live bei den Weltraumaffen. Wir haben nichts, keine Kosten und Mühen gescheut, um euch diesen kurzen Weihnachtshupen. Ja. Okay, das ist was Neues. Ja, aber also wie gesagt, das mit dem Kritischen hatte ich irgendwie sehr früh und spätestens halt auch dann, als ich die Kirche angefangen habe zu kritisieren. bin ich dann auch schwer in die Links und teilweise sogar also in Linksradikale. Ich habe früher, gebe ich offen zu, die RAF idealisiert als junger Mensch. Also ich war da schon verführbar. Aber ich bin auch froh, dass ich das habe ich relativ schnell überwunden. Also irgendwann wurde mir schon klar, dass mit Terror gegen Menschen nichts zu reißen ist und schon gar nicht für eine angeblich menschenfreundliche Ideologie. Aber als Jugendlicher lässt man sich halt von diesem, keine Ahnung, Rebellen, gesetzlose Ding vielleicht anziehen. Ich weiß nicht, was das bei mir war. Was ich auch, was mich mit auch geprägt hat, war, als ich 12 war, habe ich auch ein Buch gelesen, Illuminatus, Dan Brown, Rupert Anthony Wilson und auch Prinzipien der humanoiden Metaphysik und Principia Discordia. Und das ist schon auch ziemlich durchgeknallte Bücher, aber so ein Stück weit das, was eigentlich so keck ist, das ist ja eigentlich Chaosmagie. Also, dass du über einen Randomizer eine Nummer ziehst und dann auf einem Imageboard diskutierst. Das ist ja sozusagen, Chaosmagie, wortwörtlich. Und ich würde behaupten, dass das, was wir heute als Keks sehen, dass das auch im Prinzip ja Discordia gut beschrieben ist und dass es mehr oder weniger dasselbe ist. Nur dass sozusagen das politische Framing heutzutage komplett anders ist, wie es halt zu Zeiten, wo Principia Discordia und Illuminatus geschrieben worden ist, der Fall war. Dort hattest du ja eher Ost-West-Konfrontation und heutzutage hast du sozusagen, ich weiß nicht, neoliberal und sagen wir mal Islamismus, Faschismus, Technokratie. Also wir haben ja so eine multipolare ideologische Schlacht, um wie wir unseren Staat handhaben wollen. Und ich weiß nicht. Illuminatus, sehr schönes Verwirrung. Ja, und für den Chat nochmal, nicht mit Dan Brown verwechseln. Ne? Das ist ein Sakrileg. Ja, Dan Brown ist McDonald's, McDonald's wortwörtlich, und Illuminatus, Rupert Anthony Wilson, das ist richtig, richtig geile Scheiße. Sehr geiles Buch. Ja, also Bücher muss ich auch sagen. McDonald's ist anderes Scheiße. Die Bücher haben mich auch, glaube ich, also ich habe als Kind echt alles gelesen. Es gab ja nichts. Es gab ja Videospiele, gab es erst, als ich 10 war. Internet sowieso nicht, Fernsehen nur 3 Programme. Ja, also habe ich gelesen. Ich denke, das ist auch ein Grund. Ich habe halt auch früh angefangen, schon Science Fiction zu entdecken und Fantasy. Und da liest man ja dann auch mehr durch Zufall teilweise dann Sachen, wo die einem einfach das Gehirn vergrößern. Ne? Wenn du als irgendwie so, und ich erinnere mich an einen Geschichtenband mit Science-Fiction-Sachen, den ich hatte, wo dann halt zwischen irgendwelchen Mars-Geschichten und was weiß ich, dann halt auch sowas eingestreut war wie Stanislaw Lem oder Ray Bradbury, die ja durchaus ernste Themen besprochen haben in ihren Sachen. Und da selbst als Kind merkst du, dass das was anderes ist als der Rotz, den du sonst so vorgesetzt kriegst. Auf jeden Fall, aha. Ich habe auch früher gerne die Schule geschwänzt, um dann in der Bibliothek rumzugammeln, um selber zu lesen. Was mir im Nachhinein in meiner Schulbildung nicht unbedingt weitergeholfen hat. Also die Möglichkeit, einen Schulabschluss zu machen, wurde da nicht unbedingt bestärkt. Aber ja, in der Bibliothek rumgammeln, das war schon auch lustig. Ich war auf dem Museum nach der Schule. Wir hatten in Düsseldorf so ein cooles Museum, das war zur Hälfte so naturhistorisch, naturwissenschaftlich mit Dinosaurierkram und so, und die andere Hälfte war ein Aquarium, und das war untergebracht in einem alten Hochbunker. Und diese Atmosphäre war einfach fantastisch. Als Kind hat mich das total fasziniert. Ich kannte jeden Knochen da mit Vornamen und jeden Fisch und jedes Vieh. So, ich glaube, das ist echt wichtig, dass du früh lernst, neugierig zu sein. Dass man das Kindern beibringt. Das vermisse ich heute oft bei Kindern. Wenn ich so die Kinder von meinen Freunden sehe, die nur mit ihren Handys irgendwo am Tisch sitzen, auch wenn mehrere Kinder dabei sind, haben die 3 Handys dann in der Hand. Halt, ne? Anstatt miteinander zu spielen oder irgendwie. Und wenn du die was fragst, dann sind die schon fast genervt. So, weil du lenkst mich von meinem Ding ab und so. Also, ich habe immer zugehört, wenn Erwachsene irgendwie am Tisch über was gesprochen haben oder so, einfach weil ich wissen wollte, was da abgeht. Und so lernst du ja nur. Und wenn du dich in deiner eigenen Welt schon als Kind einmummelst und dir denkst, ja, ist doch bequem hier, ich habe Mario und Luigi und so und um den Rest muss ich mich nicht kümmern. Dann vergisst du Grundsteine zu legen, die dir hinterher das kritische Denken ermöglichen, meiner Meinung nach. Also ja, das Einzige, was ihr natürlich gerne machen könnt, wenn die dummen Erwachsenen reden, ist nebenbei Weltraumaffen gucken. Ja, stimmt. Nee, aber mit dem neugierig bleiben, das Ding ist auch immer, dass wenn du jetzt irgendeiner politischen Richtung anhängst, sei jetzt egal, ob du konservativ oder eher links oder was du auch immer anhängst, bitte gib es nie auf, dass du auch eine Publikation liest, die eigentlich dem, was du für richtig hältst, entgegenspricht. Wenn du wirklich ein ordentlicher Konservativer bist, schaffst du das, eine linke Publikation zu lesen. Und wenn du ein ordentlicher Linker bist, schaffst du es, auch eine konservative Zeitung durchzulesen. Du solltest dich nie zu stark auf irgendeine Richtung einschießen und einfach nur sozusagen dich auch ein bisschen treiben lassen und einfach nur die verschiedenen Blickwinkel dir anhören. Weil desto eher du sozusagen dein Weltbild zementieren tust, desto trauriger wird eigentlich deine Existenz. Also zunächst nur intellektuell, aber auch später einfach in deinem Leben. Wenn du einfach zu festgefahren bist in Gewohnheiten, die dich dann einfach nur runterziehen. So, ich weiß nicht, so. Stay woke. So. Ja, obwohl ich dieses woke, das geht mir schon extrem auf den Sack inzwischen. Bleib wachsam, merk dir die Gesichter gut. Nimm einfach das wahr, was dir angeboten wird und verlang nach mehr vor allem. Ne? Mehr Bücher, mehr Wissen, mehr Meinungen. Es gibt echt nichts Schlimmeres, als dich einzumauern. In irgendeinem bequemen Saft. Das ist ja das, warum auch viele Leute irgendwie, die so Sachen machen wie wir, auch irgendwo sicherlich einen Knacks in ihrer Biografie haben. Ich glaube immer, dass so Leute, die so ein ganz sanftes, fröhliches Leben leben, die haben halt auch weniger Grund, sich zu engagieren, zu informieren, wie auch immer. Stimmt. Deswegen kommen so viel Kaputte zusammen, um sich gegenseitig sonntagsabends zu therapieren. Keine Ahnung. Das stimmt. Und ja, heute, wie gesagt, wenn ich das Niveau sehe, auf dem sich die Medien bewegen und das Fernsehen und auch, habe ich ja auch schon mal gesagt, dieser Trend in Dokumentationen heutzutage, dass es mehr um den Affen geht, der die Dokumentation gemacht hat, als um die Affen, die, was weiß ich, auf Borneo leben oder so in den Dokumentationen. Dieses runtergeverdünnte, auf Persönlichkeit und Gefühl getrimmte Medienzeug, statt, wie es früher war, halt irgendwie dass es die Information den Vorrang hatte in der Dokumentation und dass du oftmals den Typen, der das gedreht hat, gar nicht gesehen hast. Und ja, heute kommt halt mal drauf an, ne? Also bei Red Pill könnte man das ja quasi auch sagen. Ja, aber das ist ja eher so ein Interviewfilm. Da bin ich dann eher noch, das ist okay, aber wenn dann halt, ich meine halt so Sachen wie, dann ist irgendwer in Borneo unterwegs, um die Affen zu filmen und dann müssen wir dem beim Frühstücken zugucken und wie er da irgendwie mit dem Jeep rumfährt und so, anstatt in der Zeit, dass ich was über die Affen sehe, muss ich mir irgendwie seinen Blickwinkel und wie er da rumgefahren ist, das interessiert mich doch eigentlich nicht, wenn ich was über Borneo sehen will. Ja, siehst du doch was von dem Affen. Ja, aber das ist für mich ja nur ein Symptom von diesem Niveausenken einfach. Ja, es ist irgendwie, diese ganzen Leute sind alle auf der, wie heißt dieses Ding, wo man sich da selber zur Story macht und es gar nicht so richtig um die Gonzo-Journalismus. Ja, das ist ja noch das Schlimme, dass es dieses Feigenblatt gibt, was sich die dann irgendwie auch noch davor halten können. Ich mache Gonzo-Journalismus. Das war eine Kunstaktion. Das war kein Journalismus, das war Kunst. Aber das verstehen die nicht. Dieses Wort auch noch nie gehört habe, irgendwie von irgendwem, der jetzt wirklich gesagt hat, ich mache das jetzt so. Ja, aber Gonzo-Journalismus ist ja auch aus der Not. Gedacht haben, so, ja, hier irgendwelche Narzissten sehen das und denken sich so, ja, das ist eine gute Herangehensweise an normalen Journalismus, das mache ich jetzt. Ja, aber der Gonzo-Journalismus ist doch eigentlich nur dadurch entstanden, dass eine starke Drogenabhängigkeit und Journalist zu sein schwerlich miteinander vereinbar ist und man deswegen halt Gonzo-Journalismus macht. Weil man sonst nicht mehr auf die Reihe kriegt. Genau. Also, Das ist wie Bücher von William S. Burroughs oder Charles Bukowski. Das kommt dabei raus, wenn du den ganzen Tag säufst und danach dich an die Schreibmaschine setzt. Ja. Das sind auch gute Bücher und unterhaltsam und so, aber anders halt und nicht unbedingt. Hat nicht also, der William S. Burroughs seine Frau aus Versehen zerschossen und ist damit vor Gericht durchgekommen? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich nach Naked Lunch geschworen habe, nie wieder ein Buch von ihm zu lesen. Doch, der William S. Burroughs, der hat seine Frau erschossen und konnte das vor Gericht nachweisen, dass das wirklich aus Versehen war. Weil die haben die Wilhelm Tell-Szene immer nachgespielt, wenn sie rotzebesoffen waren. Und dann hat er aus Versehen seine Frau erschossen. Und hat dann aber vom Gericht die Auflage bekommen, dass er bitte die Vereinigten Staaten zu verlassen hat. Also. Ich weiß nur von diesem anderen Ding, wie ist der denn nochmal? Es gibt auch so einen Musiker, der hat auch mal so traurige Lieder geschrieben. Und der wurde irgendwie, also sagen wir es mal so, am Ende hatte er ein Messer im Herzen stecken. Und seine Freundin wurde deswegen nicht angeklagt. Das war die einzige, die irgendwie bei ihm war. Und die hat quasi gemeint, er hätte sich das selber reingestoben. Und weil der Typ halt auch irgendwie Depressionen hatte und so, konnte man ihr quasi nicht nachweisen, dass sie das gewesen sein könnte, sollte, wie auch immer. Hm. Ja, das ist schon gut. Das ist auch, also wenn er sich das wirklich selber reingeschoben hat, ist das auf jeden Fall eine Leistung. Ja, genau. Ja, aber na, wie gesagt, Lake Lunch hat mir damals ein Freund geschenkt, als ich in Urlaub gefahren bin nach Griechenland. Und ich bin so einer, der, wenn er ein Buch angefangen hat, dann liest er das auch. Aber es war echt eine Quälerei am Strand. Naked Lunch hat er ja das Skript genommen und dann auf den Boden geworfen, die Seiten durcheinander zusammengemischelt und dann das so abdrucken lassen. Das ist Kunst, weißt du? Mm. Da musst du mehr Kunst und so, weißt du? Kunst. Also das sind halt auch Morphinisten. Na halt, säufst und auch noch gerne dazu Morphium nimmst, da bist halt auch so ein spezieller Sonderfall. Also. Boah, fuck, im Chat hat gerade den Film empfohlen, also nee, das geht gar nicht. Der Free Jazz Soundtrack bringt mich um. Das halte ich nicht aus. Den habe ich mal versucht, aber nee, ist nicht meine Musik. Ja, das Buch habe ich auch irgendwann mal gelesen, aber schon war. Aber wenigstens hat damals keiner irgendwie versucht, das als was Moralisches zu verkaufen. Irgendwie so, wie er es heutzutage mit seinen kleinen Kunstprojekten macht. Ja, das stimmt. Wir haben so eine unglaubliche Welle an Moralisten und so viele Leute, die es besser wissen. Weißt du, das ist so wunderprächtig. Weißt du, alles, was in der Welt passiert, ist der Schuld vom Westen. Deutschland arbeitet mit den USA zusammen und die USA, die sind so super imperialistisch und die ganze Welt leidet unter den USA und kann sich nicht zusammenschließen, um gegen die USA aufzustehen. Weißt du, das ist immer so ganz lustig, finde ich so. Dieses so, der Afrikaner, der scheitert nur wegen dem weißen Mann. Weißt du? Donald Trump ist ein Sexist. Was ist mit den Tausenden von Jahren, die der schwarze Mann Zeit hatte, sich zu entwickeln? Ich meine, also bevor Kolonialisierung etc. passiert sind, gab es ja auch nochmal ein paar Jahrhunderte so. Das stimmt gar nicht. Der schwarze Mann ist auf jeden Fall das Jüngste, was in der menschlichen Geschichte rausgekommen ist. Ach so, die sind erst so um Christi Geburt wahrscheinlich erschienen. Ja, und danach oder so, weil ich meine, hast du schon mal irgendeinen Bibelfilm mit Schwarzen gesehen? Denk da mal drüber nach. Oh, verdammt. Mein Lieblings Spielerezensent hat was über Battlefield 1 gemacht. Der letzte Satz irgendwie in dem Ding war, yes, dice, we know black people were in World War I. Yes, thank you. Fand ich sehr gut. So, weil das ja auch irgendwie im Moment, ich meine, auch mit Rogue One ist das ja, ich war noch nicht drin und ich werde mir den auch nicht im Kino angucken, aber ich habe den schon gesehen. Der war aber viele Leute meinten auch, das wäre halt so sehr wieder so, okay, es müssen halt das und das muss rein in den Cast, damit es passt. Okay. Ja, keine Ahnung, also was die Asiaten angeht, das ist ja irgendwie so ein China-Ding, ne? Das waren wohl irgendwelche chinesischen Leute alle und da verdient ja Hollywood mittlerweile also jede Menge Geld und deswegen wird das natürlich gerne gemacht. Das hat jetzt nicht so einen SJW-Charakter und ansonsten, ja, weiß ich nicht, ne? Aber so, mich jetzt nicht gestört, weil wenigstens, also jetzt hier von der Schwarze, der jetzt drin ist, also der, den ich in der Hauptrolle auf jeden Fall, der ist eigentlich auch ein ganz guter Schauspieler, von daher, ja, stört mich das jetzt nicht weiter. Und ist ja eher eine Science-Fiction-Geschichte. Ich meine, das ist jetzt kein Historienfilm oder so, wo man sich dahinter drüber aufregen kann, ob da jetzt die Leute, die da jetzt in dem Film zu sehen sind, ob die jetzt in die Zeit passen oder so, ne? Und den Ort, den die da irgendwie spielen. Aber das finde ich auch so eine idiotische Idee. Also wenn man guckt, irgendwie Bühne und so, du hattest nun mal am Anfang nicht die Möglichkeit, auch als es schon Film gab, zum Beispiel wenn du einen Film in Berlin gemacht hast, dir die nötigen Leute zu besorgen einfach, die du brauchtest, um König David oder den Auszug der Israeliten darzustellen. Das war einfach logistisch so nicht machbar und du musstest ja damit arbeiten, was du hast. Und was soll das sein? Es ist auf jeden Fall machbar und deswegen kann man sich da auch ruhig schon mal drüber aufregen, finde ich. Also ich finde, dann müssen aber auch dann dürfen halt aber auch überhaupt keine anderen Leute was über Europa machen. Und warum machen die Amerikaner ständig Filme über Europa? Naja, was heißt, kann so nicht weitergehen und so. Machen ja schon, aber ja, es geht ja nur halt eben darum, ob die sind, das Film will ja irgendwie da was nachstellen, wenn es historisch ist. Und von daher ist natürlich alles, was dich da rausnimmt, eigentlich nicht gewollt. Ja, aber Max von Sydow in die größte Geschichte aller Zeiten, um mal wieder auf Jeebus zu kommen, der ist nun mal blond und hat blaue Augen. Und das hat mich nie gestört. Wahrscheinlich nur, weil ich selber blaue Augen habe und weiß bin. Aber also ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, ob er jetzt der richtige Darsteller ist oder nicht. Abgesehen davon, dass er eine absolut grandiose Leistung hingelegt hat, was er öfter mal macht, ist es mir egal, ob die Ethnie passt oder ob der... Ja, ich würde das jetzt auch nicht verteufeln wollen. Ich meine ja nur, dass der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, mich darüber aufzuregen, über die Herkunft von irgendwelchen Schauspielern, halt eben dieser eine ist. Ansonsten finde ich es halt vollkommen egal. Und also, ich weiß jetzt nicht, ob die das in diesem Film jetzt probiert haben, den besonders divers zu machen. Das hat mich auf jeden Fall nicht gestört. Und da war noch irgendwie... Ja, also es war eigentlich ein ganz unterhaltsamer Film und für einen Star, ich bin ja eigentlich nicht so der super Star Wars Fan, weil ich das eigentlich schon immer zu Daily Soap mäßig fand, von den Dialogen her und so. Und ja, der Film war auf jeden Fall, den fand ich sehr gut eigentlich. Also so, da war ordentlich Action drin und mit dem Schmalz haben sie sich ein bisschen zurückgehalten. Und es ist vor allen Dingen auch mal wieder so, dass es da mal wieder um Menschen ging und nicht mehr irgendwelche Roboter, die da irgendwie niedergemäht werden oder so. Also war auch vom ganzen Ton her. Ja, das entspricht natürlich deinem humanozentrischen Weltbild, Alter, ohne Spaß. Ja, genau, ja. Check your privilege. Ja, ich bin da tatsächlich so, dass ich dann da lieber dann Geschichten über Menschen sehe, als über irgendwelche, ja. Irgendwelche seelenlosen Wesen, auch wenn die hin und wieder irgendwelche lustigen Sprüche sagen, von denen sie selber nicht wissen, was sie. Ach, sieh an, der Atheist, der redet was von Seele. Ja, ja, ja. Mein Gott. Ja, das ist eine Metapher. Für was? Erkläre. für Persönlichkeit, keine Ahnung. Für Persönlichkeit. Also, du weißt ja, dass wir mittlerweile Computer haben, die so ein gesamtes menschliches Gehirn abspeichern könnten. Also so die Persönlichkeit könntest du ja dann einfangen. Hat dann, wenn du jetzt dein Brain runterlädst auf den PC, hat das dann eine Seele, der PC? Ja oder nein? Und sind dann Roboter wirklich seelenlos? Jetzt erzähl mir das mal. Also hier mit einer humanozentrischen Welt sehe ich. Also, Roboter, wenn Roboter von einem schwarzen gespielt wird, dann finde ich das nicht gut. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war bei Cinemassacre oder so, hat jemand gesagt, er würde sich wünschen, dass der Blomkamp mal einen Star Wars inszeniert. Das ist ja der den District 9 gemacht hat und vor zwei Jahren oder so den Chappie. Auf jeden Fall merkt man bei diesen anderen Star Wars Filmen, deswegen mag ich die wahrscheinlich auch nicht so gerne. Das ist halt so dieses von wegen so, ja, die Religion ist echt und die hat auch Einfluss auf alle möglichen physischen Sachen halt. Also so dogmatisch würde ich das nicht sehen. Ja, ich würde so da sagen, die Magie ist echt, aber die Religion finde ich fast schon. Also klar, die Jungs sehen das als ihre Religion an, aber für den Rest der Leute ist das ja eher so eine Art, das sind Zauberer. So sehe ich das. Also ich fand diesen religiösen Aspekt eigentlich immer zweitrangig. Ich finde das jetzt auch nicht unerträglich, aber es ist schon so, also dass die Religion da irgendwie ist von denen und die denen dann dazu verhilft, da irgendwelche Magie da irgendwie aufzuführen, genauso wie sie auch ihren eigenen Tod überleben können und sowas, wenn sie gute Leute sind und so ein Zeug. Das ist ja auch in Star Wars drin. Und George Lucas stammt ja auch halt dieser Spruch, wo er hat irgendwann mal gesagt, so, ja, ich habe mir die ganzen Weltreligionen angeguckt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum es so viele verschiedene gibt. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und dann ist es mir eingefallen, sie sind alle wahr. Ja, natürlich. Das stimmt nicht. Das kommt dabei nicht rum bei dem. Also. Ja, aber Chris, du tust Star Wars auf den Realitätsgrad kritisieren. Guckst dir auch Game of Thrones an und sagst, boah, man kann deutlich sehen, dass der Drache animiert ist. Das ist kein echter Drache. Nein, ich weiß also, doch, Chris. Ich weiß, ich will nicht noch die Schippe nehmen. Der Star Wars-Religionsvergleich, der hinkt ja wohl mal kein bisschen, weil ja, die Religion ist erfunden, unsere Religion ist auch erfunden. Von daher vergleiche ich da Äpfel mit Äpfeln und nicht mit Birnen. Also bin ich schon nochmal hier da muss man differenziert betrachten. Auf jeden Fall. Dafür haben sie Luke Skywalker nicht ans Kreuz geschlagen, dass wir uns heute über ihn lustig machen. Ja. Und in England sind ja auch gerade die Leute gescheitert, die Jedi als Religion eintragen lassen wollten. Ja, aber in Australien ist das schon lange. Ja, ja. Ja, wie gesagt, deswegen, wir könnten morgen ruhig wieder in jeder Stadt ein paar Marmortempel stehen. Ich finde die Dinger einfach ästhetisch. Ja, es hat auf jeden Fall auch mehr Sinn ergeben, wenn es mehrere Götter gibt. Weil dann versucht man wenigstens nicht einem zu erzählen, dass der gleiche Gott für alles Gute und für alles Böse verantwortlich ist. Und vor allem waren die Götter menschlich, die haben Fehler gemacht, die hatten Triebe, Begierden, Wünsche, Ziele. Und das kommt einem Menschen so viel näher als ein allmächtiges Wesen, das irgendwo ätherisch sitzt und darüber urteilt, ob wir uns nach seinen Regeln verhalten, als wenn das nichts Besseres zu tun hätte. Ich finde, die Geisterstelle in der Bibel ist eh noch, wo du nach den 10 Geboten, dann kommt einmal die Regelung, dass du, wenn du eine Frau vergewaltigst, 20 Taler an den Vater zahlst und sie heiraten musst zur Strafe. Und dann kommt ein bisschen später die Stelle, wo du wo Gott, das allmächtige Wesen, was das Universum erschaffen hat, als grundlegende Regel von dir möchte, dass du verschiedene Fasern in deinen Kleidern nicht mischen tust. Dann denke ich mir so, ist das jetzt eher so ein Wüstenvölkchen, was Händler sind, was so eine Regel braucht für die Reinheit der Waren? Oder gibt es den Schöpfer des Universums, der sich damit beschäftigt, was für eine Form von Kleidung irgendeine Menschenaffenart auf der Erde trägt? Ja, oder ob das Volk irgendwie Milch und Fleischspeisen auf den gleichen Teller legt oder von welchem Tier es was isst oder was auch immer. So, ich habe diese Wesen mit Hunger und dem, sie müssen halt essen, dem Zwang zu essen ausgestattet, aber ich verbiete ihnen jetzt erstmal ein paar Sachen. Und wenn sie verhungern, ist das besser, als wenn sie diese Regeln verletzen. Ja, ja. Ja. Es weihnachtet bei uns, das ist der Hammer. Ja. Ja. Das tollste Ding war ja, wenn sie irgendwen mal gefragt haben, was sein Lieblingsgebot von den 10 Geboten ist und er mit die Nächstenliebe geantwortet hat. Ja. Ich vergesse mal wieder, wer das war. War es auf jeden Fall auch gut. Oder hier Stephen Colbert hat das früher auch mal gerne gemacht, als ich ihn noch geguckt habe, als er noch gut war. Dass er irgendwelche Republikaner irgendwie gebeten hat, die 10 Gebote aufzuzählen. Also irgendwelche Leute, die irgendwann mal gemeint haben, so, ja, das Beste sind die 10 Gebote und alles geht von den 10 Geboten aus. Das hat keiner von denen hingekriegt. Ja, aber Religion ist doch auch was, was du behauptest, dass du dran glaubst, wenn du intelligenter bist, um dümmere Menschen unter Kontrolle zu halten. Also in meinen Augen ist der Papst Atheist. Also da kann mir jeder irgendwas erzählen, aber jemand, der in einer Institution so weit hochkommt, der kann nicht so dumm sein, dass er den Scheiß wirklich glaubt. Er ist Atheist. Bin mal gespannt, ob der auch hinschmeißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade auch wieder einen Artikel drüber gelesen, wie isoliert er angeblich schon ist und wie desillusioniert, weil ist ja halt, ich glaube, die kommen da alle hin und denken so, jetzt als Papst kann ich hier mal was reformieren und so. Und dann sitzen überall die grauen Eminenzen und schütteln mit den Köpfen, wenn du irgendwas machen willst. Ich glaube, es ist echt frustrierender Job, gerade für so jemanden wie den jetzigen. Deutschland verbannt mehr Videos aus YouTube wie der Vatikan. Also, nur so als, da habt ihr's. Aber die verhüllen auch ihre Statuen, um mal auf unseren allerersten Stream Bezug zu nehmen. Als Weltraumaffen. Die verhüllen auch die Statuen, wenn iranische Botschafter zu Besuch sind. Nee, was war's? Außenminister. Das finde ich auch echt traurig, dass die Relikte meiner Religion werden verschleiert, damit die zwei Äffchen da nicht getriggert werden. Grauenhaft. Ja, sollen wir dann mal zusammenpacken und so und allen frohe Feiertage und Weihnachtskram-Sachen wünschen. Ja, das mit dem Singen, das jetzt hier im Chat gefordert wird, das wollt ihr einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen und das halte ich nicht für sinnvoll. Oder was sagt ihr? Kannst ruhig was singen, wenn du willst. Ich kann aber gar nicht singen. Kling-Klöckchen, Klingeling, Kling-Klöckchen, Kling. Ja, eben, das mehr kommt dabei nicht raus. Hörst du nicht? Alle Jahre wieder. Ja, wunderprächtig. Ja, liebe Leute, wir wünschen euch sehr viele gesegnete Tage. Wir hoffen, dass ihr alle schön euren Urlaub genießen könnt. Und auch wenn wir uns übers Jahr immer über einen Haufen negativen Scheiß unterhalten, wir leben in einer guten und gerechten Welt. Vieles liegt im Argen und vieles ist scheiße. Aber die Welt ist mehr oder weniger auf dem Weg in die richtige Richtung. Es ist nur verdammt zäh und verdammt langsam. Und es gibt einfach zu viel Kram, über was man sich aufregen kann. Aber vergesst bitte nicht, dass die Welt gar nicht so scheiße ist, wie sie manchmal aussieht. Also, ja. Ja, nehmt mal Auszeit. Lasst euch mal irgendwie von der Familie verwöhnen. Esst gut, schlaft gut und ignoriert den Wahnsinn da draußen einfach mal für ein paar Tage. Ah, abgesehen davon, dass wir natürlich morgen schon wieder verstärkt darauf hinweisen werden, aber ja. Genau, guckt euch den Stream von morgen einfach erst in der Woche an. Ja. Wenn ihr wissen wollt, warum Assassin's Creed Unity eine nationale Krise in Frankreich ausgelöst hat, dann schaltet morgen zu. Und wir schalten jetzt ab und legen uns unter den Weihnachtsbaum. Ich war der Marsaffe und die anderen beiden waren der Chris und der Abel. Feuer rein hier! Gute Laune! Tschüss!